Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das erste Kapitel. Wieso um Himmels Willen steht denn die Gartenpforte offen? Tut mir leid, Fräulein Rosa, aber... Wir sind doch hier nicht bei den Hottentotten. Ich weiß ja auch nicht. Was werfen Sie denn da weg? Ach Gott, es ist ein Jammer, Fräulein Rosa. Ich konnte gar nicht so schnell gucken. Die chinesische Bodenvase. Das war ein Gastgeschenk. Von Herrn Großvater seiner ersten China-Reise. Und er war doch so stolz da auf... Die lieben Kleinen. Na, dann ist ja auch meine liebe Cousine Sophie nicht weit. Ja, da bist du ja endlich, Kind. Warum sitzt sie hier denn so feierlich im Musikzimmer rum? Rosemarie, bitte setz dich. Rosemarie, du liebes Bisschen, ist was passiert? Bitte. Dein Vater hat dir etwas mitzuteilen. Bei der letzten Veranstaltung dieser Art wolltet ihr mich mit Friedewart von Otterndorf verkuppeln. Immerhin, solider preußischer Adel. An deiner Stelle hätte ich mich glücklich geschätzt. Und an deiner Stelle hätte ich mich rausgehalten, liebe Sophie. Bitte, Kinder. Es geht um etwas sehr Ernstes diesmal. Na hör mal, immerhin wolltet ihr mein Leben ruinieren. Oh Gott. Was verschafft uns eigentlich die Ehre, liebste Sophie? Sonst kommst du doch bloß einmal pro Kind vorbei. Mit 29 Jahren sollte man vielleicht nicht mehr so wählerisch sein. Ach, und um mir das zu sagen, bist du extra vorbeigekommen? Wie lieb von dir. Kinder, bitte. Wenn ich den Erstbesten genommen hätte, wie du, liebste Sophie, dann wäre ich heute auch schon beim bitte fünften Wurf. Bitte lass Paul aus dem Spiel. Paul. Was du nur immer mit seinem Namen machst. Der ist nun wirklich das Beste an ihm. Also schön, Rosemarie, wenn du dich nicht setzt, dann stehen wir eben auf. Sophie hat ein Telegramm aus Übersee mit einer traurigen Nachricht bekommen. Liebe Rosa, dein Onkel Friedrich aus Amerika ist von uns gegangen. Dein Vater möchte sagen, dein Onkel Friedrich aus Amerika ist von uns gegangen. Ja, und? Rosa, dein Onkel Friedrich weilt nicht mehr unter uns. Aber ich kenne Onkel Friedrich doch bloß aus Erzählungen, dass er völlig versoffen und verblödet in irgendeiner New Yorker Gosse gelandet ist. Rosemarie, bitte! Und nenn mich nicht immer Rosemarie! Erstens hat niemand aus der Familie so etwas je so gesagt. Und zweitens hat deine Cousine etwas mehr Mitgefühl verdient. Ich habe nichts anderes erwartet, Tante Luise. Ach ja, meine aufrichtige Anteilnahme, liebste Sophie. Wenn ihr mich dann bitte entschuldigen wollt, ich habe noch zwei Schüler. In zeitgenössischer Literatur. Kleinen Moment, Rosemarie. Die Hauptsache kommt erst noch. Er möchte in heimatlicher Erde begraben sein und wir entsprechen selbstverständlich diesem letzten Wunsch. Was dein Vater dir sagen möchte, ist, dass wir Onkel Friedrichs letzten Wunsch selbstverständlich respektieren. Hat Papa ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass Onkel Friedrich bloß tot nach Bremen zurückkehren darf. Also, das gehört nun wirklich nicht hierher. Also schön, toter Onkel wird in Heimaterde begraben. Und was habe ich damit zu tun? Nun, liebe Rosemarie, wie auch immer das Verhältnis zu unserem lieben Verstorbenen war... Ein Gepäckstück ist er deswegen immer noch nicht. Das gibst du sicherlich zu. Ja, sicherlich gebe ich das zu. Und so wirst du verstehen, dass ein Familienmitglied deinen Onkel Friedrich, Gott hab ihn selig, aus New York abholen muss. Was dein Vater dir sagen möchte, das gehört sich einfach, Kind. Nein. Was heißt nein? Nein. Ach, das ist mal wieder typisch. Ich nicht, niemals. Wieso überhaupt ich? Wieso nicht Sophie? Was, ich? Bin ich vielleicht Onkel Friedrichs Tochter? Wer hat denn hier das Telegramm gekriegt? Du erwartest doch wohl nicht im Ernst von mir, liebe Rosemarie, dass ich diesen Mistkerl aus New York abhole. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Eine Geschmacklosigkeit nach all dem, was er meiner Mutter angetan hat? Dieser Schuft? Wie kannst du nur nach all der Schande, die er der ganzen Familie zugefügt hat? Haut einfach nach Amerika ab, nachdem er meiner armen Mutter, deiner Tante, liebe Rosemarie, naja, du weißt schon was. Und den soll ich aus Amerika abholen? Niemals. Und außerdem kann ich nicht reisen, weil ich guter Hoffnung bin. Schon wieder. Na, da gratuliere ich aber auch. Du hast ja Nerven wie Drahtseile, wie scheint. Was hast du denn davon? Carla! Gnädige Frau! Schaff auf der Stelle die Kinder raus! Kinder? Die Erwachsenen würden gerne einen Moment unter sich sein. Raus! Oh, es knallt! Naja. Immerhin gehorchen die Kleinen aufs Wort. Tja, Ming-Dynastie, 16. Jahrhundert. Nein, bereits Jing-Dynastie lieber. Ming war die von vorhin. Also, ihr entschuldigt mich dann. Rosemarie! Ich hasse Reisen und das wisst ihr ganz genau. Und außerdem ist unsere Familie ja wohl groß genug, dass sich irgendjemand finden wird. Was ist zum Beispiel mit Tante Annie und Onkel Leopold? Die können doch gar nicht genug davon kriegen, in der Welt rumzukutschieren. Tante Annie und Onkel Leopold müssen leider ganz plötzlich zu einer bettlägerigen Großtante nach Würzburg. Ach nein. Mütterlicherseits. Ich hatte gleich heute Morgen nach ihnen geschickt. Na, so ein Zufall aber auch. Oder mein verehrter Cousin Georg, wie steht's mit dem? Soll Georg seine Offiziersausbildung unterbrechen oder wie stellst du dir das vor? Ach, aber ich soll meine Privatlehrstunden ausfallen lassen oder wie stellst du dir das vor? Bitte hör doch auf mit deinen Privatlehrstunden. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du das nicht nötig hast? Bitte nicht diese Debatte nochmal. Ich reise jedenfalls nicht. Und du reist. Wie bitte? Wenigstens das kannst du für deine Familie tun. Wenigstens das. Bloß weil ich keine Gebärmaschine bin, wie die liebe Sophie. Was sagst du? Rosemarie, jetzt bist du aber zu weit. Bloß weil ich euren schweinsäugigen, schwitzenden Preußenadel von Grottendorf nicht in meinem Bett haben will. Deswegen soll ich irgendeinen schwachsinnigen toten Onkel in der großen schwarzen Kiste von Amerika nach Bremen holen? Schluss jetzt! Du reist. Und ich reise nicht. Eduard, lieber. Ich glaube, Rosa hat recht. Luise! Doch, doch, Eduard. Sieh mal. Wahrscheinlich würde es mir ganz ähnlich gehen. So als alleinstehende Frau auf Reisen in diesen Zeiten und dann noch in die neue Welt. Nein, je länger ich mir das überlege, das ist nichts für Sie. Beiden Koffer erstmal draußen stehen. Wie Sie wünschen. Aber warum benutzen Sie nicht einfach unseren Gepäckraum? Ach, wissen Sie, ich habe meine Sachen gern um mich herum. Der Gepäckmeister ist jederzeit für Sie da. Stuart? Komme sofort! Also für den Fall, dass Sie sich noch anders überlegen wollen, Herr von Attendorf, sagen Sie einfach Bescheid. Danke. Wenn Sie mich bitte kurz durchlassen wollen. Entschuldigen Sie, aber das ist meine Kabine. Das ist ja bloß eine Routinekontrolle, weiter nichts. Aber ich bin schon überprüft worden. Vom Zoll, ja. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Alles in Ordnung. Die Kabine gehört Ihnen. Angenehme Reise. Stuart? Stuart, würden Sie bitte mal kommen? Bin schon unterwegs. Ja, das ist für Sie. Oh, vielen Dank, Herr von Attendorf. Stuart! Und einen recht schönen ersten Tag an Bord. Stuart! Was ist denn das für eine Bedienung hier? Komme sofort, komme gleich. Bin schon da. Frau Rosa Leibecher, habe ich recht? Fräulein, bitteschön. Verzeihung, Fräulein Leibecher. Erst einmal herzlich willkommen an Bord. Sagen Sie, Stuart, was macht denn so viel Gendarmerie hier an Bord? Tja. Offensichtlich ist selbst die erste Kajüte vor bösen Menschen nicht gefeit. Womit kann ich Ihnen denn dienen? Gucken Sie bitte durch dieses Fenster und sagen Sie mir, was Sie sehen. Nichts. Genau, nichts. Eine Stahlwand. Dabei hatte ich erster Kajüte bestellt. Aber, Fräulein Leibecher, das hier ist erster Kajüte. So? Na, dann liegt hier offensichtlich ein Irrtum vor. Innenkabine reise ich jedenfalls nicht. Tja, das tut mir wirklich schrecklich leid, aber wir sind ausgebucht. Und was ist mit 111 oder 109? Da ist niemand eingezogen, soviel ich weiß. Die Herrschaften steigen erst noch zu in Southampton und Cherbourg. Na, dann quartieren Sie die Herrschaften eben um oder denken Sie sich sonst was aus. Irgendeine Möglichkeit wird es doch wohl geben, mein Gott. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Fräulein Leibecher. Die Herrschaften haben Außenkabine bestellt. So, und der Herr da hinten, hat er auch Außenkabine bestellt? Oder anders gefragt, wie viel kostet es denn, wenn man gut bedient werden will? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Bemühen Sie sich nicht. Ich habe genau gesehen, wie er Ihnen etwas zugesteckt hat. Mit Verlaub, Fräulein Leibecher, Herr von Hattendorf war regulär auf 110 gebucht. Kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Von Hattendorf. Paul Wilhelm von Hattendorf. Wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann, Fräulein Leibecher. Schon gut, vielen Dank. Aber ich frage gern den Obersteward, ob er eine Lösung hat für Sie. Tun Sie das. Entschuldigen Sie, Fräulein Leibecher. Ich will ganz bestimmt nicht aufdringlich erscheinen, aber ich habe sozusagen zwangsläufig Ihre Unterredung mitbekommen und so möchte ich Ihnen gerne meine Außenkabine zur Verfügung stellen. Mir macht eine Innenkabine nichts aus. Vielen Dank, das ist sehr großmütig von Ihnen, aber ich komme schon zurecht. Zumal ich ohnehin keinen besonderen Wert auf Außenkabine lege. Das ist der pure Zufall, dass es so und nicht andersherum gebucht worden ist. Ich sagte bereits, ich komme schon zurecht. Ich werde das mit dem Obersteward persönlich klären. Ein Fehler meines Agenten. Die Aussicht bedeutet mir nichts. Ich reise immer Innenkabine. Aber ich bitte Sie. Sie würden mir eine große Freude machen. Das kommt selbstverständlich überhaupt nicht in Frage. Vielen Dank. Achtung, Vorsicht. Wetter, Sie haben Geschick. Mein Kompliment. Das machen wir nicht zum ersten Mal. Sehr viel größer ist diese Kabine allerdings nicht. Bitte? Jetzt kann man sich ja kaum noch drehen. Nun, Überseekoffer sind in der Kabine eigentlich nicht vorgesehen. Wenn Sie sich das mit dem Gepäckraum überlegen wollen... Schon gut, Sie können dann gehen. Tja, Stuart, dann lassen wir Fräulein Leibecher jetzt wohl besser allein. Ach, Moment. Das ist für Sie. Sehr freundlich von Ihnen. Und vielen Dank nochmal für den Kabinentausch. Und vergessen Sie nicht Ihr Buch. Bitte? Verzeihung, aber das ist Ihr Tagebuch. Eine kleine Aufmerksamkeit des norddeutschen Lloyd. Tagebuch? Viele Passagiere schätzen es während der Reise... Ich schreibe kein Tagebuch. Habe es noch nie getan. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, was Aufschreibenswertes auf so einer Reise passiert. Himmel und Wasser. Mein Gott. Dienstag, 7. Juni. Abfahrt vom Bremerhaven um 12 Uhr. Die Kronjuwel, so groß wie eine Stadt. Die Kabine ziemlich klein. Wände aus poliertem Holz mit zierlichen Ornamenten versehen. Die Vorhänge und der Bettüberwurf aus feiner weißer Seide mit blau-goldenen, vielfältig geschwungenen Linien verziert. Sogar ein schmaler Schrank von meinem neuen Überseekoffer verdeckt. Alles durchaus geschmackvoll und elegant und zugleich überaus zweckmäßig und modern. Sogar an eine elektrische Brennschere wurde gedacht. Erste Bekanntschaft mit einem von Hattendorf. Paul. Ausgerechnet. Arrogant und borniert. Hoffe, ihn nie wiederzusehen. Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das zweite Kapitel. Dienstag, 7. Juni. Abfahrt vom Bremerhaven um 12 Uhr. Die Kronjuwel, so groß wie eine Stadt. Die Kabine ziemlich klein. Wände aus poliertem Holz mit zierlichen Ornamenten versehen. Die Vorhänge und der Bettüberwurf aus feiner weißer Seide mit blau-goldenen, vielfältig geschwungenen Linien verziert. Sogar ein schmaler Schrank von meinem neuen Überseekoffer verdeckt. Alles durchaus geschmackvoll und elegant und zugleich überaus zweckmäßig und modern. Sogar an eine elektrische Brennschere wurde gedacht. Erste Bekanntschaft mit einem von Hattendorf. Paul. Ausgerechnet. Arrogant und borniert. Hoffe, ihn nie wiederzusehen. Die Reisegesellschaft enttäuschend bislang. Beim Mittagessen fast alle noch im Reiseanzug. Man stelle sich vor. Der Speisesaal die pure Verschwendung an solch einem Publikum. Riesige Treppen, vergoldete Geländer, ionische Säulen, ein imposanter Lichtschacht verziert mit kunstvoller Glasmalerei. Alles in Weiß, Gold und Blau. Unzählige runde Tische, geschmackvoll mit weißem Damast gedeckt und dann bei Tisch im Reiseanzug. Hatte mir die Erstkajütler vornehmer gedacht. Moment mal. Erstes Frühstück, zweites Frühstück, Mittagessen, Kaffeetafel, Dinner. 7 Uhr. Und ich bin noch nicht umgezogen. Mein Gott. Da muss ich dich korrigieren. Aber liebste Anna, ich erinnere mich genau. Ganz und gar unmöglich. Wir haben 96 die erste Nordlandreise gemacht. 96 war die Westindien-Kreuzfahrt, liebste Schwesterherz. Ich habe darüber Tagebuch geführt. Es war Januar und winterkalt. Ich bin sicher, da verwechselst du was. Yes, Georgie. I call this Georgie to see that there is more heaven near the window. Das macht ja auch Sitz over hier. Kinder, ist das nicht eine ebene Anblick gewesen? Drei deutsche Zerstörer in voller Fahrt kreuzen in der deutschen Bucht. Und wer weiß, wo sie noch überall kreuzen werden. Ich würde mal sagen, die Welt wird sich noch umgucken. Vorsicht, Männer, dass wir nur nicht Georgies Gefühle verletzen. Der Amerikaner soll da ja phänomenal empfindlich sein. Der Amerikaner ist aber ebenfalls kolossal borniert und versteht keine Kultursprache. Wie ist das eigentlich mit unserem Georgie, Freunde? Er hat so einen deutschen Akzent, aber er spricht immer dieses Neger-Englisch. Was ist er denn nun eigentlich? Ein vaterlandsloser Geselle vermutlich. Oh ja, das könnte sein. Das ist bei denen so. Die vergessen erstmal die eigene Muttersprache, aber die Sprache ihrer geistigen Stammesbrüder, die lernen sie dann doch nicht. Dann haben sie ja gar keine Sprache mehr. Wie die Tiere? Exakt, wie die Tiere. Bloody Bastards. Oh, Männer, manchmal glaube ich, Georgie kann uns doch noch ein bisschen verstehen. Georgie, darling, will you please come? Diesen Platz hier hatten wir für Sie vorgesehen, Fräulein Leibig. Sehr schön, vielen Dank. Leider neben der Treppe, aber ich hoffe, lieber das macht lieber neben der Treppe allein als mittendrin neben ich weiß nicht wem. Keine Sorge, Fräulein Leibecher, der Oberstewart hat in diesen Dingen ein sehr feines Gespür. Wenn ich Ihnen dann vielleicht unsere heutige Spezialität empfehlen darf, Rebhuhn auf Champagnerkraut. Rebhuhn? Ich esse kein Wild. Ah ja, wenn Sie dann vielleicht aus der Speisekarte wählen wollen, darf ich Ihnen derweil einen Aperitif servieren? Ein Gläschen Champagner vielleicht? Ach ja, gern. Bitte meine Liebe, da sind Sie ja. Ich hatte schon die ganze Zeit Ausschau gehalten nach Ihnen. Nach mir? Elizabeth Langnickel. Angenehm. Ich konnte es kaum erwarten, Sie zu fragen, mein Kind. Sie müssen mir unbedingt Ihren Schneider empfehlen. Allein Ihre bezaubernde Bluse heute beim Lunch. Diese Ajour-Stickerei. Sehr freundlich von Ihnen. Sie fahren zum ersten Mal? Ja, in der Tat. Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. So? Nun ja, sonst hätten Sie sich nicht umgezogen vorhin zum Lunch. Daran erkennt man den Neuling an Bord. Der reiseerfahrene Kajütler nimmt die erste Mahlzeit immer in Reisekleidung ein. Ihr Champagner, Fräulein Leibecher. Wenn Sie sich vielleicht uns rübersetzen wollen. Zu freundlich, vielen Dank, aber ich... Und dass ich Sie nicht vermissen muss, übermorgen bei meinem Konzert. Nehmen Sie übrigens das Rebhuhn auf Champagnerkraut. Köstlich, sage ich Ihnen. Friedrich Wilhelm Leibecher selig, wenn du wüsstest, was ich alles für dich durchmachen muss. Gestatten Sie, dass Sie mich setzen. Sie? Ich hoffe, ich habe Sie nicht unterbrochen in Ihrem Selbstgespräch. Was erlauben Sie sich? Stuart! Stuart! Fräulein Leibecher? Richten Sie Ihrem Obersteward bitte aus, dass er sein sehr feines Gespür für die Organisation eines Einzeltisches einsetzen darf. Wie Sie wünschen. Jetzt sofort? Ja, ich bin natürlich nicht lästig. Mein Gott, nun setzen Sie sich schon. Danke. Ich kümmere mich morgen persönlich darum. Sehr wohl. Haben die Herrschaften schon gewählt? Die Herrschaften haben keinen Appetit. Und für mich das Rebhuhn auf Champagnerkraut. So spät zu essen ist das Ungesündeste, was man überhaupt machen kann. Es schien Ihnen aber zu schmecken, wenn Sie erlauben. Ich weiß eben, was ich gehört. Tanzen Sie viel zu Hause? Warum? Mache ich etwas falsch? Nein, überhaupt nicht. Sie führen nur. Ach, oh Gott, Entschuldigung. Was macht denn jetzt aus? Führen Sie nur. Sie führen sehr gut. Ich tanze tatsächlich sehr wenig. Es bedeutet mir nichts, wissen Sie? Möchten Sie sich lieber setzen? Ja, vielleicht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Das finde ich aber sehr schade. Vielleicht noch einen Tanz, wenn Sie unbedingt wollen. Eine gute Idee. Das wird mir etwas über das schwere Essen hinweghelfen. Das wird es bestimmt. Für irgendetwas muss es ja gut sein, das Tanzen. Tatsächlich, Fräulein Rosa Leibecher, sieh mal an. Selbstverständlich ist Ihr Name aufgeführt. Wozu ist eine Passagierliste sonst da? Darf ich nachschenken? So viele Namen und Honorationen. Wer wohl der Gesuchte ist? Der Gesuchte? War die Gendarmerie vor der Abfahrt denn gar nicht bei Ihnen? Doch, doch. Tja, offensichtlich ist man auch in der ersten Kajüte nicht vor bösen Menschen gefeit. Aber wer könnte es sein? Vielleicht seine Exzellenz Freiherr Speck von Stein und Bedienung. Den würde ich ja gerne mal kennenlernen. Dann müssen Sie sich aber beeilen, der steigt in Southampton wieder aus. Auf Ihr Spezielles. Good evening. Good evening, guten Abend. Good evening. Guten Abend. A splendid ship, isn't it? And exquisitely furnished, too. Every cabin in its own exclusive design. What style is yours in? Yes. Oh, that's right. Yes, yes. Good evening. Good night, Mrs. Longnickel. Mr. Longnickel. Sie müssen mir unbedingt Ihren Schneider empfehlen, mein Kind. Diese Aschuh-Stickerei. Me, I emigrated about 10 years ago with my dear wife Elizabeth, who has a nice soprano. Me, myself, I was a Metzger in Lüneburg, but forgot all my German, actually. Aber reden Sie mal Englisch mit ihm. Hat sie gar nicht verstanden. Tja, den Eindruck hatte ich auch. Was sagen Sie denn zu den beiden Damen, ja? Er ist nicht ganz aber Josef, es war ein wunderschöner Sommertag, an dem wir ausgelaufen sind. Das, liebste Anna, war 2 Jahre zuvor. Wie kann man bloß so starrsinnig sein? 96 war Westindien, ich erinnere mich genau. Ah, bin kolossal entzückt, meine Damen. Sie erlauben, dass ich mich Ihnen vorstelle. Von Storz, Vizeadmiral und Flügeladjutant. Guten Abend. War Ihnen übrigens bekannt? War Ihnen übrigens bekannt, dass die Kronjuwelen von rund 600 Mann Besatzung, 751 Erstkajütlern, 317 Zweitkajütlern und 742 Zwischendeckern bevölkert wird? Wussten Sie ferner? Wussten Sie ferner, dass die Länge des Schiffs rund die Breite fast 22 Das Vergnügen hatte ich heute im Rauchsalon. Der hört überhaupt nicht wieder auf. War nicht einfach, sich höflich aus der Affäre zu ziehen. Apropos. Sie haben kein Champagner mehr. Wie unaufmerksam von mir. Sie haben im Raffles gewohnt? Singapura. Wissen Sie, was das heißt? Stadt des Löwen. So hat ein Prinz aus Sumatra dieses Fleckchen Erde genannt. Im 12. Jahrhundert, glaube ich. Oder im 13. Und aus welchem Grund? Nun, als der Prinz mit seinem engsten Vertrauten wie jeden Dienstag eine Partie Billard auf der Insel spielte, soll plötzlich ein Löwe unter dem Tisch hervorgesprungen sein. Obwohl es bekanntlich in Asien keine Löwen gibt. Der natürlich ein Tiger war. Den der Prinz aber irrtümlich für einen Löwen hielt. Er legte das Tier, zog ihm das Fell über die Ohren, legte es allen zur Warnung vor die Tore der Stadt und ward nimmer mehr gesehen. Und alle Welt hielt daraufhin das Tigerfell für einen erlegten Löwen. Tja, seltsam, ne? Ich glaube, es wird nun wirklich Zeit für mich. Wenn Sie erlauben, hole ich Ihnen ein kleines Stückchen Singapur direkt hierher aufs Schiff. Ach. Sie müssen aber die Augen schließen. Warum? Weil es ein Zauber ist. Und darum darf man auch nicht fragen, warum. Einfach die Augen schließen. Na gut. Und jetzt spüren Sie die Hitze. Feuchtheiße Tropenluft. Betäubend. Etwas lähmend. Aber nicht unangenehm. Sie lassen sich ein bisschen treiben. Sie schnuppern. Es gibt viel zu riechen. Das Meer. Das tropische Meer, nicht die Nordsee. Machen Sie die Augen zu. Dschunken schwimmen auf diesem Meer. Und darin leben Fische in Formen und Farben, die man sich nicht ausdenken kann. So schrecklich und so schön. Fischer bringen diese Fische nach Singapur und verkaufen sie auf den Märkten. Und die schönsten und besten Märkte sind nachts. Ein unfassbares Gewimmel von Gesichtern in allen Farben. Chinesen, Malaien, Inder, Rikschas, Greise, die nur ein Hemd besitzen, Kinder, die Zigaretten rauchen, Stimmen in allen Sprachen dieser Erde mit einem Wort: Asien. Und dazwischen plötzlich gewaltig, monumental, Europa. Unser altes, aufgeklärtes, zivilisiertes Europa. Große, prunkvolle Gebäude, britische Kolonialbeamte, die in diesem asiatischen Chaos, in dieser tropischen Hitze niemals, niemals ohne Krawatte zu sehen sind. Zwei Welten nebeneinander. Oder mehr, vielleicht 100. Sie sind überwältigt und erschöpft von dieser einzigartigen, einmaligen Stadt. Sie möchten sich erfrischen. Sie möchten etwas trinken. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Zwei Getränke. Das eine ist Wasser. Aber Asien ist nicht der Harz oder die Vogesen. Wasser ist tückisch. Fieber und böse Krankheiten lauern überall. Wir werden jetzt die andere Möglichkeit probieren. Ein Rezept von einem Barkeeper im Raffles, den ich gut kenne. Ich glaube, es wird Ihnen gefallen. Aber danach muss ich wirklich gehen. Stuart? Sir? Haben Sie dänischen Hering in Ihrer Bar? Wie bitte? Selbstverständlich, Sir. Jede Menge. Ausgezeichnet. Was ist das denn? Der beste Kirschlikör der Welt. Oder was haben Sie gedacht? Ich hasse Reisen. Und genau genommen müsste meine liebe Cousine Sophie hier sitzen. Wenn sie nicht mal gerade wieder in besonderen Umständen wäre. Aus reiner Boshaftigkeit. Ich kenne Sophie. Die bringt es fertig und bekommt aus purer Berechnung ein Kind. Du bist Hanseatin und hast Reisen? Wo bleibt denn da die sprichwörtliche Weltoffenheit? Aber ich habe diesen Onkel Friedrich aus Amerika nie in meinem Leben gesehen. Solange ich denken kann, hat die gesamte Familie Leibecher Onkel Friedrich verflucht. Und jetzt sind sie alle urplötzlich in Trauer verfallen. Wenn sie wenigstens geerbt hätten, könnte ich es ja vielleicht noch verstehen, aber nichts dergleichen. Und ich darf ihn abholen aus New York, ausgerechnet ich. Dafür muss ich deiner Familie sehr dankbar sein. Und meine Privatlehrstunden fallen aus. Und Onkel Friedrich ist es jetzt bestimmt sowieso egal, wie er nach Bremen kommt. Privatlehrstunden? Ja, sicher. Hältst du mich jetzt für eine Suffragette? Höchstens, wenn Suffragetten etwas sehr Liebenswertes sind. Davon kann ja wohl kaum die Rede sein. Was für Privatlehrstunden gibst du denn? Literatur. Ach. Du hast wohl Handarbeiten gedacht. Ich habe noch gar nichts gedacht. Kann es eigentlich sein, dass ich schon ein kleines bisschen seekrank bin? Na, nach dem 7. oder 8. Cocktail ist das vielleicht ganz normal. Oh Gott. Was war da nochmal drin? Dänischer Kirschlikör? Gin. Du liebe Güte. Zitronensaft, flüssiger Zucker und alles aufgefüllt mit Sodawasser. Ach, Sodawasser. Das klingt doch eigentlich ganz harmlos, oder? Absolut harmlos. Paul? Ja? Schau dich mal um. Wozu? Der Mann an dem Tisch beim Klavier. Kennst du den? Nein. Warum? Er ist der Letzte außer uns. Und wartet vergebens, dass ich endlich das Feld räume. Er schaut die ganze Zeit hierher. Er hat nur Augen für dich. So wie ich. Ich habe das Gefühl, er beobachtet uns. Und überlegt, wie er uns am besten ausrauben kann. Mach dich lustig über mich. Das würde mir nicht im Traum einfallen. Stuart? Sir? Haben wir Zeit für noch zwei? Aber selbstverständlich, Sir. Solange Sie mögen. Dankeschön. Noch zwei? Kommen sofort. Jetzt ist er weg. Wer? Der Mann am Tisch. Er fühlte sich wahrscheinlich überführt. Er könnte immerhin der Gesuchte sein. Weißt du, dass Rosa ein schöner Name ist? Warum musst du eigentlich unbedingt Paul heißen? Sollte ich lieber nicht? Ach, entschuldige, ich sag das bloß so. Wir verbringen den ganzen Abend zusammen. Ich erzähle und erzähle, bis du meine gesamte bucklige Verwandtschaft auswendig kennst. Aber wer bist du eigentlich? Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das dritte Kapitel. A lady? So what about this list? They changed cabins yesterday. I see. So let's have a look at 106. Mittwoch, 8. Juni. So eine Unverschämtheit. Mitten aus dem Schlaf gerissen. Werde mich gleich nach dem Frühstück beim Obersteward beschweren. Mein Kopf schwer wie Blei. Leichtes Schwindelgefühl. Gestern spät zu Bett. Wie bin ich denn eigentlich letzte Nacht? Wenn Sie erlauben, hole ich Ihnen ein kleines Stückchen Singapur direkt hierher aufs Schiff. Sie müssen aber die Augen schließen, weil es ein Zauber ist. Und darum darf man auch nicht fragen, warum. Einfach die Augen schließen. Paul. Mittagessen? Mittagessen, oh Gott. Und wieso fahren wir nicht? Wo sind wir überhaupt? Isn't that a joke? Georgie auch kein Deutsch mehr, ist er doch kein Amerikaner. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin kolossal zugänglich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle? Von Storz, Vizeadmiral und Flügeladjutant. War Ihnen übrigens bekannt, dass die Länge dieses Schiffes rund 215, die Breite fast 22 Meter beträgt? Ja, allerdings. Bitte? Bitte? Wieso ist mein Platz besetzt? Verzeihung, Sie waren gestern mit diesem Platz doch nicht zufrieden. Ich sagte, dass ich mich selbst darum kümmern will. Sehr wohl. Vielleicht ist Herr von Storz ja so freundlich, den Tausch rückgängig zu machen. Ja. Schon gut. Wo ist also mein neuer Tisch? Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Excuse me, sir. Von Storz, Flügeladjutant und Vizeadmiral. Is this table number 21? 21, yes, table 21. Mrs. Fortescue, or this is my son Timothy. Yes. How do you do? So, wir shall, wie sagt man, den Tisch zusammen teilen, right? Yes, I am very... Yes, sit down, please. Biscuits. Oh, Timothy. Biscuits. Timothy. Biscuits. Will you please sit down and be quiet? Did you know that this steamer is 215 meters long and 22 meters wide? Oh, really? Chocolate. Oh, Timothy, please. Chocolate. Isn't it interesting that about 1810 people are traveling on this ship? Very interesting, yes. Come here, hey, little boy. Chocolate, look. Timothy, sit down. Not including the crew, by the way, which counts about 600 people. Oh, is that so? Madeira-Galant war außerordentlich. Ich hätte die gebackene Kalbszunge nehmen sollen. Aber liebste Anna, auf der Überfahrt nach Sydney wurde dir davon mal schlecht. Erinnerst du dich? Unsinn. Das war auf der Fahrt nach Borneo. Und schlecht geworden ist mir vom Lamm. Und eine Grapefruit, heiße aufgeschlagene Milch und Kaffee. Und den Kaffee schön stark. Stuart? Sagen Sie, ist das hier Chabur? Nein, nein. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, an Deck zu gehen. Wir verlassen gerade erst Southampton. Stuart! I'll be with you in a minute, Mrs. Fortescue. In Chabur werden wir heute Abend gegen 7 Uhr sein. Natürlich, ja. Und meinen Dank an den Küchenchef, dass er mir freundlicherweise noch Frühstück macht. Aber ich bitte Sie, Fräulein Leibecher, das ist selbstverständlich gar kein Problem. Möchten Sie den Eierkuchen mit Sardellen oder mit Kaviar? Ach, bringen Sie mir doch lieber die Spiegeleier mit viel knusprig gebratenem Speck. Mhm, Bratkartoffeln, Mixed Pickles. Lieber ein paar Aziergurken, den Delikatessehering und die Hühnerbrühe mit Reis. Vielleicht noch etwas Rahmkäse, einige Schillerlocken. Und zum Abschluss die gedünsteten Pflaumen und Birnen. Ja, wie Sie wünschen. Georgie! Georgie! Will you please come here? Come here! Stuart! Fräulein Leibecher? Sagen Sie, haben Sie vielleicht den Herrn gesehen, der gestern da drüben am Tisch saß mit mir? Tut mir leid. Zufällig, meine ich. Leider. Dann ist er vielleicht von Bord gegangen. Ich glaube kaum. Herr von Hattendorf ist bis New York gebucht. Ach so, ja. Na, ich dachte bloß. Bringen Sie mir vielleicht statt Delikatessehering doch lieber den geräucherten Lachs. Ja, sehr gerne. Oh, meine Liebe, man hat sie umplatziert. Wie unangenehm. Aber wissen Sie schon das Neueste? Shocking, meine Teuerste. Absolutely shocking. Wir haben einen Raubmörder an Bord. Bitte? Elisabeth! Coming! Sogar die englische Polizei war schon an Bord. Haben Sie das gar nicht bemerkt? Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ach, deswegen der Krach. Elisabeth, the soup! Yes, darling, you're right, darling! Aber wissen Sie, was ich mir die ganze Zeit vorstellen muss? Dass er zu meinem Konzert morgen Abend erscheint. Wer? Na, der Raubmörder. Ach so. Angeblich wechselt er ja die Nationalitäten wie sein Hemd. Mal Deutsch, mal Englisch, mal Französisch und alle Sprachen perfekt. Kaum zu glauben, dass es so etwas gibt. Also wenn Sie mich fragen, ein hochintelligenter Mann. Und nun raten Sie, wer mir höchstpersönlich sein Kommen zugesagt hat. Der Raubmörder. Unser Captain. Und sogar in der Bordzeitung steht die Ankündigung für mein Konzert. Hier, sehen Sie. Das Schiff schwankt. Ach was. Das ist genau der richtige Seegang für unser Kartoffelrennen an Deck. Ganz schrecklich amüsant. Dass der Bordarzt gewiss ist. Guten Tag. Guten Tag. Good afternoon. Und ich sage dir, es war das präservierte Hammelfleisch. Also, Sie müssen unbedingt zu dem Kartoffelrennen kommen, meine Liebe. Schon damit die alten Schüsslerschwestern nicht immer gewinnen. Ganz schreckliche Schatten, sage ich Ihnen. Seltsam. Alles wackelt irgendwie. Elisabeth! Yes, darling? In a minute, darling. Aber meine Liebe, was glauben Sie wohl auf unserer letzten Überfahrt? So, Fräulein Leibecher, Ihre Spiegeleier mit knusprig gebratenem Speck. Och, köstlich, wie das duftet. Ein Sturm, sage ich Ihnen. Der Speisesaal, wie leergefegt. Geräucherter Lachs, Hühnerbrühe mit Reis, Bratkartoffeln, Aziergurken, Schillerlocken, Rahmkäse. Die gedünsteten Pflaumen und Birnen bringe ich gleich. Haben Sie einen gesinnten Appetit, meine Liebe. Sieht man ihn gar nicht so an. Aber was erst im Zwischendeck los gewesen sein muss, alles Folge. Huch. Entschuldigung, Sie wissen schon. An den Betten festgebunden haben die Armen sich, um nicht aufeinander draufzufallen. Aber Sie werden sehen, man gewöhnt sich dran. Mein Gott, meine Lieben, Sie sind ja ganz blass. Fräulein Leibecher, ist Ihnen nicht wohl? Nehmt euch in Acht. Die Prinzessin erwacht. Wo bin ich? Auf eurem Schloss, Dornröschen. Ihr seid in Sicherheit. Ich dachte, Sie sind weg. Und ich dachte, dass Sie hätten wir weit hinter uns. So? Ja. Und außerdem, wo soll ich schon hin? Überall Wasser, wohin man sieht. Es war wohl sehr spät gestern Nacht. Und wunderschön. Tja, also, ich muss wohl ohnmächtig geworden sein. Aber zum Glück war dein Retter da. Ich heiße übrigens Paul. Sie machen sich lustig über mich. Du? Du. Heißt das, dass du mich an Deck getragen hast? Na, glaubst du, ich überlasse das irgendeinem windigen Steward? Nein. Ach, aber wo warst du vorher denn? Ich habe dich nicht gesehen. Nun, nach dem Frühstück war ich beim Barbier und später im Rauchsalon. Und zu Mittag gegessen hast du nicht? Wenn ich jede Mahlzeit an Bord wahrnehmen würde, hätte ich bald ein ernstes Garderobenproblem. Oh, und ich habe bis 1 Uhr geschlafen. Ich weiß, du hast Southampton verpasst. Das darf dir mit Chabu auf keinen Fall passieren. Eine herrlich gelegene Stadt, in einem großen Meeresbusen, mit einem wirklich sehenswerten Hafen. Ich denke, wir kommen dort ungefähr zur Cocktailstunde an. Du warst schon in Chabu? Nur kurz, nicht der Rede wert. Ich schlage vor, du ruhst dich noch ein wenig aus und ich hole dich nachher zur Cocktailstunde ab. Ich glaube nicht, dass mir heute noch Cocktails zumute ist. Die gibt's ja heute auch schon ohne Alkohol. Also, abgemacht? Abgemacht. Gut. Hast du schon den neuesten Klatsch gehört? Interessiert mich brennend. Was denn? Naja, dass ein Raubmörder an Bord sein soll, aber... Mörder? So ein Quatsch. Wieso? Weißt du was darüber? Ach, alles dummes Gerede. Habe ich natürlich auch schon gehört. Alles Klatsch und Tratsch. Aber die englische Polizei war vorhin an Bord. Was besagt das schon? Ja, und gestern vor der Abfahrt, da wurde jede Kabine überprüft. Dieser Raubmörder wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Naja, dann haben sie ihn ja vielleicht bald. Du scheinst es ja nicht besonders aufregend zu finden, dass eine Bestie unter uns ist. Nein, nicht besonders. Ich denke, Räuber sind Menschen wie du und ich. Oder meinst du nicht? Ein bisschen anders werden sie ja wohl schon sein. Wer weiß. Wie bitte? Vivre et laisse vivre. Leben und leben lassen. Eine seltsame Sichtweise auf einen Raubmörder. Findest du nicht? Ich hole dich zur Cocktailstunde ab. Paul von Hattendorf. Paul. Sehr sympathisch. Sieht gut aus. Groß, breite Schultern, nur leicht muskulös. Soweit ich sehen konnte jedenfalls. Vielleicht ein bisschen zu hager. Und eitel. Hat Angst um seine Figur. Unheimlich süß. Mein Gott, ich benehme mich wie ein Backfisch. Wahrscheinlich macht er sich lustig über mich. Ich sollte mich zusammenreißen, sonst mache ich mich noch lächerlich. Ach, was soll's. Überfahrt angenehm bislang. Kenne niemanden und niemand kennt mich. Kann tun und lassen, was ich will. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass nicht ich, sondern Sophie... Ach nein, das wäre ja geradezu absurd. Sophie hätte er wahrscheinlich nicht einmal bemerkt. Mein Gott, wie lächerlich diese kleine graue Maus. Weiß leider immer noch wenig über Paul. Seine Meinung über Raubmörder teile ich aber nicht. Warum er ausgerechnet Paul heißen muss. Sehr schwer, etwas herauszubekommen aus ihm. Getraue mich nicht nachzufragen. Was er natürlich merkt. Naja, vielleicht bin ich auch einfach zu ungeschickt und zu direkt. Ich sollte etwas raffinierter vorgehen. So, bitte sehr, einmal Pfirsich, Ananas, Soda und Eis und kein Tropfen Alkohol. Dankeschön. Vielen Dank. Auf dich. Und was war letztes Mal? Ich meine, war auch so eine schöne, laue Frühlingsluft wie jetzt, als du das letzte Mal in Jabor warst? Ach, das Wetter. Das Wetter merke ich mir nie. Ich merke mir das Hotelzimmer und dass der Spiegel im Bad eine blinde Stelle hat. Oder den Kolonialwarenhändler an der Ecke, der mich in eine Debatte über das Verbot von Absinth verwickeln will. Oder den Kutscher, der mich zum Hafen fährt. Aber das Wetter... Und wann warst du das letzte Mal in Jabor? Siehst du, da ist es schon. Unsere letzte Station. Danach geht es auf in die neue Welt. Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute Das vierte Kapitel. Donnerstag, 9. Juni. Früh aufgestanden. Die Sonne scheint. Schönstes Wetter, um den Tag an Deck zu verbringen. Erstes Frühstück nur kurz. Das zweite fällt heute aus. Das neue Kleid ist ohnehin schon eng genug. Wie konnte ich bloß auf dieses Matrosenkleid verfallen? Allenthalben begegnet man dieser Mode hier an Bord. Wo man hinguckt, aufgestickte Anker, riesige blaue Umlegekragen, Tücher und Schleifen mit weißen Streifen abgesetzt und ich mittendrin. Ich werde mich umziehen, bevor Paul mich so sieht. Und das Kleid werde ich meiner lieben Cousine Sophie verehren für den Monat, in dem sie mal gerade nicht in anderen Umständen ist. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, Sophie wäre gereist und nicht ich. In Chabur ca. 100 neue Passagiere an Bord. Auch gegenüber ein neuer Passagier in 112. Dass diese Franzosen sich aber auch solche Mühe geben, genau so zu erscheinen, wie man sie sich immer vorgestellt hat. Mademoiselle, je suis enchanté. Ich habe nicht gewagt, mir zu wünschen, eine Nachbarin so charmante. Hätte bloß noch gefehlt, dass er sich mir als Monsieur Dupont vorstellt. Jean-Étienne Latour, Vicomte de Chambercy. Aber für Sie selbstverständlich Étienne Latour, Mademoiselle. Darf ich Ihnen vielleicht meine Zeitung verehren? Ich habe sie schon von oben und unten durch. Lesen Sie auch bitte über Aristide Briand. Très intéressant, sa politique d'action et de réforme. Sie haben sicherlich gehört. Aber sagen Sie mir, Mademoiselle, was ist das für eine Histoire mit diesem Raubmörder an Bord? L'état si ridicule, n'est-ce pas? Was verleitet diesen Monsieur Latour bloß zu der Annahme, dass mich die französische Politik interessiert? 3 Stunden habe ich für Briand und seine Wahlrechtsreform gebraucht. Viel lieber hätte ich die Zeit mit dem Artikel über Flaubert verbracht. Aber es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Monsieur mich auf Briands Wahlrechtsreform ansprechen wird. Die einzige Erkenntnis ist, dass es schrecklich um mein Französisch steht. Allein der Zeitungsbericht über den Raubmörder an Bord. Völlig ausgeschlossen, den Bibliothekssteward um ein Französisch-Wörterbuch für derartiges zu bitten. Aber wozu gibt es schließlich Mrs. Longnickel? Die wird mir das Nötigste erzählen, sodass ich wenigstens mitreden kann. Ja? Wer ist da? Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Paul? Ich bin's, dein garstiger Frosch. Lass mich rein. Paul! Kaffee, Eierkuchen mit Kaviar, 2 halbe Brötchen mit Fruchtgelee. Wenn Prinzessin nicht zum zweiten Frühstück kommt, kommt das zweite Frühstück eben zu ihr. Das ist ja... Dabei wollte ich doch... Komm rein. Hat dich jemand gesehen? Ja, nicht der Rede wert. Bloß der Kabinensteward, der sich auf dem Gang mit dem Gepäckmeister unterhielt. Sonst habe ich praktisch niemanden gesehen. Aber den Zahlmeister noch und den Obersteward. Ach ja, und den Kapitän, der in Begleitung der liebenswerten Elizabeth Long... Oh mein Gott. Das Matrosenkleid steht dir sehr gut. Findest du? Du liest französische Zeitungen? Ach ja, das heißt eigentlich nein. Die habe ich von Monsieur... Von Monsieur, interessant. Er hat sie mir förmlich aufgedrängt, obwohl mein Französisch... Ich mochte die Sprache noch nie. Die Zeitung von Monsieur, das Frühstück von mir. Und wer darf Principessa den Schlummertrunk bringen? Sei nicht albern. Die Zeitung ist von Monsieur Latour aus 112. Ach, von Monsieur Latour aus 112. Ja, dann... Außerdem machst du dich sowieso bloß lustig über mich. Habe ich recht oder nicht? Paul? Ja? Bist du jetzt verärgert? Entschuldige, ich habe nur den Artikel hier. Ach, über den Raubmörder, ja, ja. Dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Liest du mir vor? Wozu? Das ist doch völlig uninteressant, was so ein welcher Tintenkleckser darüber denkt. 2 Stückchen Zucker und Sahne zum Kaffee. Recht? Aber ich bitte dich, wir haben vielleicht immer noch einen Raubmörder an Bord und du findest das völlig uninteressant? Nun bitte, ganz wie du willst. Monsieur le Préfet de Police lui-même devra admettre qu'il est plus que probable que l'escarpe se trouve encore à bord de Crown Jewel et qu'il est donc en route pour New York. Mhm. Weiter? L'homme recherché est décrit comme als eine eher ungepflegte Erscheinung, von gedrungener Statur, korpulent. Er trägt einen Schnauzbart und ist vermutlich bewaffnet mit einem... Mit einem? Messer. Aha. Also ich glaube, dieser Raubmörder ist spätestens in Chabur von Bord und längst über alle Berge. Vorausgesetzt, er war überhaupt an Bord. Ich glaube kaum, dass es eine gute Idee gewesen wäre, in Chabur von Bord zu gehen. Aber wieso denn nicht? Nun, überall im Hafen war Gendarmerie. Die habe ich gar nicht gesehen. Bist du von Bord gegangen? Nein. Die rieche ich auch auf große Distanz. Du tust ja gerade so, als wenn sie auch hinter dir her wären. Und zur zweiten Runde wieder Aufstellung nehmen die Damen. Und Achtung! Eins, zwei, drei, los! Josephine! Ja! Beeil dich doch, Josephine! Kinder, ist das schön! Und seht euch bloß die Mädels an! Und wie heißt dieses schöne Spiel? Hey, Herr Vizeadjutant! Flügeladjutant und Vizeadmiral, wenn ich bitten darf! Halt doch den Arm! Mein Freund wird gefragt, wie das Spiel heißt! Der Kartoffelrennen! Wie? Kartoffelrennen! Kartoffelrennen! Josephine, pass doch mit! Um was wollen wir wetten, dass dieses schöne Spiel auch so eine amerikanische Erfindung ist? Fragen wir doch unseren Spezialisten Georgie Langnickel. Was, das Spiel ist viel zu intelligent für Amerikaner. Sieht man doch! Man muss immerhin einen Löffel halten können. Mit einer Kartoffel drauf. Und das als Frau. Was, Georgie? Entweder, meine verehrten Herren Studenten, Sie beteiligen sich an dem Spiel. Oder ich darf Sie bitten, sich augenblicklich zu entfernen. Wie heißt das Spiel denn bei euch, Georgie? Potato Race. Nein, Bastards. What did you say? Na endlich, Josephine. Ja, du holst sie ein. Ja, gefangen, Josephine! Bravo, mein Kind! Bravo! Sag nicht immer mein Kind zu to mir! To the cabin! For the rest of the day! Respekt, meine Liebe! 4-3 Kartoffeln! Die Gewinnerin nicht der schlecht. Zweiten Austragung des Kartoffelrenns am heutigen 9. Juni ist Fräulein Josephine von Schüssler! Durch vorzeitiges Ausscheiden von Mrs. Margaret Fortescue! Bei den anderen Damen hätte ohnehin keine Chance. Was ich immer sage, die heutigen Mädchen können eben nicht mehr so gut mit Kartoffeln und Löffeln und Tellern umgehen. Nun, meine Damen, ich bitte Sie, Aufstellung zu nehmen für die dritte Runde. 4 Damen für die dritte Runde. Wer tritt gegen Josephine von Schüssler an? Mrs. Fortescue? Oh, no. Thank you. Ah, Miss Leibiger, komm hier. Willkommen Sie, Fräulein Leibecher. Nehmen Sie an der nächsten Runde teil. Ich? Oh nein, vielen Dank, liebe Mädchen. Keine Ausrede, Fräulein Leibecher. Sie treten gegen mich und meine Schwester an. Also wenn du mitmachst, ohne mich. Aber Josephine, stell dich doch bitte nicht schon wieder so an. Ausgeschlossen, du bist doch sowieso immer bloß gewinnen. Außerdem weiß ich doch auch gar nicht, wie das geht. Oh, that is easy. So, I can explain to you. Mr. Longnickel, da ich der Spielleiter bin, erachte ich es als meine ureigenste Aufgabe, Fräulein Leibecher in die Regeln des Kartoffelrennens einzubehalten. I am the leader of the play. Nun, meine Herren, ich wollte mich ohnehin in einen Deckstuhl zurückziehen und ein bisschen lesen. Wo ist im Übrigen Ihre Frau, Mr. Longnickel? Where is your wife, Mr. Longnickel? Oh, my wife. She's in her cabin to prepare her concert tonight. Even the captain will come. Oh, really? Yes, and she's very hysterical. Nervous? No, hysterical, because of the murder. Didn't you read the French newspaper? Nearly everybody can be the murderer. Every man on the ship. Oh, yes. Even you, Mr. Longnickel. Me? Who you charmed? Und bitte Aufsteller nehmen zur dritten Runde. Zwei Damen fehlen noch. Fräulein Leibecher. Nein, nein, vielen Dank. Ja, Mrs. Fortescue. Nein, nein, danke. Ich ziehe mich auch, wie sagt man, zurück. Na, die junge Dame da hinten. Sehr schön. Und Fräulein Winter. Das ist schön. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Nur keine Scheu. Und Achtung bitte. Und eins, zwei, drei, da habe ich ja gerade noch einmal Glück gehabt, wie es scheint. Eine Chance. Mein Sohn hat gegeben keine Mühe. Entschuldigung. Rosa Leibecher, guten Tag. Da haben Sie mit dem Longnickel aber eine große Gefallen getan, ihn zu halten für den Mörderer. So, meinen Sie? Ja, ich bin überzeugt, er findet sich wirklich für sehr, wie sagt man, gut aussehend. Ach ja? Wissen Sie, man weiß nicht, lieber Gott, diese Ruhe, diese Luft. Oh ja. Und alleine Ruhe gibt es nicht so lange wie eine Mrs. Langnickel an Bord ihres. Da haben Sie recht. Aber was soll man machen? Einfach nicht hingehen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine, wir gehen zu Ihrem Konzert. Die zweite, wir werfen Sie über Bord. Über Bord werfen? Ist das nicht verboten? Auch wissen Sie, auf internationalem Wasser ist fast alles erlaubt. Fräulein Leibecher, meine Liebe, wie schön, dass Sie gekommen sind. Und auch Sie, Mrs. Fortescue. Ach, ich bin ja so schrecklich aufgeregt. Ich fühle mich direkt ein wenig indisponiert. Und mein Georgie-Darling, der macht mich auch ganz verrückt, seit er diese französische Zeitung in die Finger bekommen hat. Glauben Sie eigentlich an den Raubmörder oder nicht? Ich frage mich, wo Captain Logemann bleibt. Ich kann doch unmöglich anfangen ohne ihn. Haben Sie ihn schon kennengelernt? Ein fabelhafter Mann, ein ganz großartiger Kapitän. Man fühlt sich sofort geborgen und gut aufgehoben bei ihm. Wo ist denn eigentlich Ihr charmanter Begleiter, Fräulein Leibecher? Oder kommt er am Ende etwa nicht? Ach, du meine Güte. Der Captain. Ich glaub, mir wird ganz schwindelig. Wir hätten Sie über Bord werfen sollen. Zu spät. Mrs. Longnickel, wie schön, dass Sie wieder mit uns fahren, mit unserer schönen Kronjuwel. Ihre Konzerte haben das Kapitänsdinner als gesellschaftlichen Höhepunkt an Bord ja bekanntlich längst abgelöst. Ach, you're so charming. Werte Gäste, wenn Sie mir erlauben wollen, lade ich Sie auf ein Gläschen Champagner ein. Oh ja. Ihr Applaus, Mädchen. Nein, was du nicht sagst. Ist das nicht grauenvoll? Gesunken, sagst du? Und vier Ertrunkene. Mögen die Damen ein Glas Champagner? Ach, und ich dachte schon, sie kommen gar nicht bei uns vorbei. Der Turbinendampfer ist gesunken? Nicht der Turbinendampfer, Josephine. Der Seeleichter ist untergegangen. Und wo ist das passiert, sagst du? Das muss vor ein paar Tagen gewesen sein. Jetzt gerade erst auf der Elbe. Und ich dachte immer, Turbinendampfer können gar nicht sinken. Another glass of champagne, Mr. Longnickel. Psst! Listen to the music. This is my wife who is singing. Wieso eigentlich zu spät? Erwarten Sie jemand? Ich? Wie kommen Sie darauf? Sie haben umgesehen, einige Mal. Ach du je. Meine Damen. Psst! Please listen to my wife. Isn't she great? You have to pay for it normally. Meine Damen, war Ihnen eigentlich bekannt, dass vor wenigen Tagen Scheherazade von Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakow mit großem Erfolg im Théâtre National de l'Opéra in Paris uraufgeführt worden ist? Ja! Durch Sergei Diaghilevs Ballet Rüss immerhin. Unter der choreografischen Leitung von Michael Fokin. Aber wüssten Sie, lieber von Storz, dass ein Ferdinand Porci hat gewonnen, der Prinz Heinrich war nicht? Das Rennen ist doch erst heute zu Ende gegangen. Ja. Wenn die Damen mich dann bitte entschuldigen wollen. Und woher wissen Sie es nun wirklich schon? Nun, der Telegraphist hat so ein praktisches Gerät. Den Damen ein Gläschen Champagner servieren. Sehr freundlich. Monsieur Latour, passen Sie mal auf, was ich alles über Aristide Briands Wahlrechtsreform weiß. Ah, Monsieur Latour, darf ich vorstellen, Mrs. Fortescue? Enchanté, Madame. Nun, Mademoiselle Leibescher, was sagen Sie zu Flaubert? Flaubert? Please listen to the music. She will also sing other nice songs. You will see. Der kleine Artikel über Flaubert. Sie erinnern sich nicht in der Zeitung. Nun, ich habe die große Ehre, meine Eigenschaft als Verleger der Edition Condor in Paris, eine Erzählung Flauberts herauszugeben. Aber Flaubert ist doch tot. Sein Jugendwerk sozusagen, das eigentlich nicht war vorgesehen zur Veröffentlichung. Das ist ja hochinteressant. Sie sind ein Editor bei Condor in Paris, Monsieur. Oui, oui, Madame. Ich muss Ihnen unbedingt etwas sagen. Ignorant Mob. Ich habe geschrieben Poems, Monsieur. Ich muss Ihnen zeigen, unbedingt. Oui, oui, oui, oui. Es ist interessant, wie viele Menschen schreiben, nicht wahr? Madame Leibescher, gibt es eigentlich etwas Neues über diesen Raubmörder, über diesen Escape? Ich weiß leider bloß das, was in Ihrer Zeitung stand, Monsieur Latour, dass es sich um einen ziemlich unangenehmen und unansehnlichen Zeitgenossen handeln muss. Aber Mademoiselle, ich verwundere mich. Ein schlanker Kommanditon, hochgewachsener Mann von gepflegter Erscheinung und de bonne manière. Und noch unüblich zu sein, Mademoiselle. Aber das klingt nicht unansehnlich. Hochgewachsen? Schlank? Guten Abend, die Herrschaften. Mrs. Fortescue? Monsieur Latour? Paul? Rosa? Du siehst mal wieder hinreißend aus. Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Gerritz. Hören Sie heute das 5. Kapitel. Ein französisch Wörterbuch? Ja, ich will bloß schnell mal was nachschlagen. Eine Kleinigkeit. Manchmal gibt es ja doch verschiedene Bedeutungen, wissen Sie? Dann haben Sie aber Glück, Fräulein Leibecher. Als hätten Sie es geahnt. Wir haben gerade in Cherbourg eine Neuauflage sozusagen frisch auf den Tisch bekommen. Moment, ich hole sie Ihnen. Danke, ja. Wir sind nämlich stets bemüht, unsere schöne Bordbibliothek auf den neuesten Stand zu bringen, wissen Sie? Das ist schön, ja. So, da haben wir das gute Stück. Schauen Sie sich bloß einmal den wunderschönen Schmuckeinband an. In Blau, Rot und Gold. Geschmackvoll finden Sie nicht? Ja, wirklich schön. Ach, da fehlt mir ein, Fräulein Leibecher. Die beiden Hugos sind wieder aufgetaucht. So? Sie haben die beiden Dramen doch haben wollen, oder irre ich mich? Ja. Ein Passagier, nun, ich will keinen Namen nennen, der gut aussehende Herr aus 102, hatte die Werke entliegen und leider vergessen, einen Leihschein auszufüllen. Herr von Hattendorf. Er liest französische Dramen. Sieh mal an. Soll ich Ihnen die Bände holen? Ja, das wäre nett. Vielen Dank. Bitte sehr. In See. Da. Hochgewachsen, schlank. Wie kommt er bloß auf gedrungen und korpulent? Sonnier. Gepflegt? Und er hat ungepflegt übersetzt. Sollte es möglich sein und Pauls Französisch ist noch schlechter als meins? So, Fräulein Leibecher. Voilà. Die beiden verschollen geglaubten Jungs. Ja, vielen Dank. Aber... Stimmt etwas? Das ist das französische Original. Sehr richtig, ja. Und diese Bände hatte der Herr aus 102, sagten Sie? Ohne den Leihschein auszufüllen. Das heißt, Herr von Hattendorf hat das französische Original entliehen. Also, Frau Leibecher, den Namen haben Sie aber nicht von mir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Paul hat den französischen Artikel über diesen angeblichen Raubmörder an Bord falsch übersetzt. Und zwar absichtlich. erwidere mich. Ein schlanker, Kommanditum, hochgewachsener Mann von gepflegter Erscheinung in dem Bonmanier. Monsieur Latour mag ich kaum noch unter die Augen treten seitdem. Vor allen Anwesenden blamiert habe ich mich mit Pauls falscher Übersetzung. Das Einzige, was an seiner Beschreibung stimmt, ist das Messer. Und der Schnauzbart. Wenn das ein Scherz gewesen sein soll, oder wenn er herausfinden wollte, wie es um meine Französischkenntnisse steht. Seine müssen ja immerhin beachtlich sein. Er liest Le Roi Samus im Original. Warum hat er das nur getan? Ich muss ihn fragen. Aber vermutlich wird Paul mich lange anschauen und sich dabei ganz langsam mit dem Zeigefinger über die Oberlippe streichen. Wie er es immer zu tun pflegt, wenn er geheimnisvoll wird, aber letztendlich doch nichts erzählt. Wie Onkel Wilhelm, der sich ständig über die Oberlippe streicht, seit er keinen Schnauzbart mehr hat. Oh Gott! Der gute Sehende Herr aus 102 hatte die Werke entliehen und leider vergessen, den Landschein auszufüllen. Und mit runder Statur, korpulent. Ein schlanker Kommanditon. Hochgewachsener Mann von gepflegter Erscheinung in dem Bonmanier. Ist doch völlig uninteressant, was so ein welscher Tintenkleckser darüber denkt. Soignier? Eine eher ungepflegte Erscheinung. Please, open the door. Hello. Trägt einen Schnauzbart. Die englische Polizei war schon an Bord. Haben Sie das gar nicht bemerkt? Mörder, so ein Quatsch. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ich denke, Räuber sind Menschen wie du und ich. Von gepflegter Erscheinung in der Bonmanier. Vivre et laissez vivre. Sogar die englische Polizei war schon an Bord. Er trägt einen Schnauzbart. Fräulein Leibecher! Fräulein Leibecher! Ja? Kommen Sie lieber rein! Ach, Sie sind es. Kommen Sie rein. Ist doch viel zu ungemütlich an Deck. Sagen Sie, Stuart, wo finde ich den Telegraphisten? Sie sind ja ganz blass, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Aber trösten Sie sich, Fräulein Leibecher, das geht vielen bei diesem Seegang so. Und wo geht es jetzt zum Telegraphisten? Sie werden sehen, der Wind lässt schon wieder nach und in ein, zwei Stunden haben wir ruhige See. Aber jetzt müssen Sie erstmal Ihren Tipp abgeben. Wenn Sie mir bitte folgen wollen... Ich wollte wissen, wie ich zum Telegraphisten komme, nicht zum Rauchsalon. Für ein Telegramm ist gleich noch Zeit, aber hier und jetzt befinden wir uns mitten beim Pool. Sozusagen ein Muss für jeden Passagier. Und soweit ich das beobachten konnte, haben Sie noch nie mitgemacht. Aber ich weiß doch auch gar nicht, worum es hier eigentlich geht. Sie müssen bloß schätzen, wie viele Meilen die Kronjuwel von Mittag zu Mittag zurücklegen wird. Und dann kaufen Sie die Zahl. Ganz einfach, wie bei einer Auktion. Aber wieso setzt denn niemand? Weil die Zahl noch viel zu niedrig ist. Von Storz macht's mal wieder besonders spannend. Wirklich interessant wird's erst ab 550 Meilen. Kann das ja noch ewig dauern. Und außerdem haben wir Rückenwind. Also schön, sobald ich gesetzt habe, sagen Sie mir, wie ich zum Telegraphisten komme. Abgemacht? Abgemacht. Hier! Oh, Fräulein Leibecker. Ihr Eintracht, bitte. Wie viel setzt man denn? Aber Fräulein Leibecher, 522 Meilen, das ist doch viel zu niedrig. Wie viel man setzt? 522 Meilen, mein Gott. Bitte, nun sagen Sie schon, wie viel? Setzen Sie einen Dollar oder von mir aus auch zwei. Einen Dollar oder zwei? Ich setze 20 Dollar. $20? Was habe ich bloß getan? Das schöne Geld. Stuart, würden Sie mir jetzt bitte endlich sagen, wo es zum Telegraphisten geht? Ja, Fräulein Leibecher. Es ist wirklich sehr wichtig für mich. Wie kommt es bloß, dass eine so attraktive junge Dame wie Sie immer noch unverheiratet ist? Sagen Sie mir bitte, ob Sie mir helfen können oder nicht. Nun, das kommt darauf an. Und worauf, wenn ich fragen darf? Nun, zunächst einmal ist es ja gar nicht sicher, dass ich über Ihren Raubmörder mehr herausbekommen kann, als ohnehin schon in den Zeitungen steht. Aber allein das herauszufinden, bedeutet natürlich schon einen beträchtlichen Aufwand. Sie verstehen? Am Geld soll es nicht liegen. Ach, das liebe Geld. Darum wird ja im Allgemeinen ein viel zu großes Geschrei gemacht. Nein, nein, daran liegt mir nichts. Zumal als Telegraphist eines solch modernen Schiffes verdient man auch nicht gerade übel, wissen Sie. Bloß kommt man hier natürlich zwangsläufig auch mit Menschen zusammen, die man unter anderen Umständen lieber nicht kennenlernen würde. Das ist sozusagen die Kehrseite all dieser aufgeblasenen Schnösel und aufgetakelten Fregatten. Sie verstehen? Da fällt eine so attraktive und zugleich so angenehm natürliche und intelligente junge Dame an Bord selbstverständlich besonders auf. Besonders angenehm. Sie verstehen? Das ist sehr freundlich von Ihnen und ich verstehe natürlich, was Sie meinen, aber... Und vielleicht ließe es sich ja einmal einrichten. Bis New York ist ja noch Zeit. Und ich denke schon, dass ich Ihnen helfen kann. Oder zumindest versuchen kann ich es. Wie gesagt... Wir werden uns sicherlich begegnen, das glaube ich ganz bestimmt. Vielleicht zur Cocktailstunde an Deck. Oder zum Dinner. Dieser Raubmörder scheint ja immerhin sehr wichtig für Sie zu sein. Was ist los, um Himmels Willen? Dieser Kapitän Logemann nimmt aber verflucht enorm mit seinen Rettungsübungen. Gehen Sie bitte dort rüber, meine Dame. Gehen Sie bitte geordnet und zügig zu Ihrem Boot. Georgie! Georgie, komm hier! Hier ist euer Boot, Georgie! Ah, yes, I see, darling. Fräulein Leibecher, meine Liebe! Ich habe mich schon gewundert, wo Sie sind. Ist das nicht aufregend? Sie sehen unwohl aus. Ist Ihnen nicht gut? Ach, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Diesen Spaß erlaubt sich Captain Logemann jedes Mal mit uns. Wo waren Sie übrigens nach meinem Konzert? Ich habe Sie richtig vermisst, meine Liebe. Oder hat es Ihnen am Ende vielleicht gar nicht gefallen? Nein, seien Sie ehrlich. Unwohl aus. Georgie! Georgie, komm hier! Georgie! Fräulein Leibecher, bitte begeben Sie sich zu Ihrem Boot. Ja, aber welches ist denn mein Boot? Kabinennummer 110, gleich das nächste, bitte. Gehen Sie bitte geordnet und zügig zu Ihrem Boot. Bitte rennen Sie nicht. Paul. Meine Damen und Herren, diese Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht. So? Was ist los mit dir? Wieso? Es geht dir nicht gut, das sehe ich doch. Weshalb trägst du endlich keinen Schnauzbart? Was? Wie kommst du denn darauf? Bloß so. Also schön, ich verrate dir ein Geheimnis. Weil ich mit Schnauzbart aussehe wie ein abgehalfterter jüdischer Oberlehrer aus der Provinz. Dann hattest du also mal einen. Rosa, was ist los? Alles spricht gegen ihn. Die Beschreibung des Raubmörders passt genau. Paul ist von gepflegter Erscheinung, hochgewachsener Statur. Er ist schlank, hat ausgezeichnete Manieren. Er trug zuvor einen Schnauzbart. Er hat den französischen Artikel absichtlich falsch übersetzt und seine Ansicht, Räuber seien Menschen wie du und ich, erscheint mir jetzt auch in einem anderen Licht. Und dass er mir nichts über sich erzählt hat, oder kaum. Nein, ich will ihn nie mehr wiedersehen. Rosa, ich gehe jetzt in die Bar. Ich bestelle unseren Drink. Und ich warte auf dich, wenn es sein muss, die ganze Nacht. Zweimal das Übliche, die Herrschaften. Wohlbekomm's. Danke. Danke. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Auf dich. Und nun erzähl mir bitte, was los ist. Nun? Ich weiß nichts über dich. Das ist los. Was möchtest du wissen? Alles. Gut. Gut. Ich, Paul Wilhelm von Hattendorf, geboren am 18. Juli 1870 als Sohn des Tuchwarenhändlers Karl Maria von Hattendorf und der Kinderfrau Rosalie Berger im elterlichen Haus zu Lübeck, schloss im Jahre 1887 die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife ab. Es folgten erste Auslandsaufenthalte und Lehrjahre bei verschiedenen Handelsunternehmen. Dann Rückkehr nach Lübeck, seitdem Juniorchef des Hattendorfschen Familienunternehmens. Seit dem 7. Juni mit dem Doppelschraubenschnellpostdampfer Kronjuwel geschäftlich nach New York unterwegs. Etwaige Fragen, schriftlich oder mündlich, bitte jetzt. Paul. Ja? Ich habe die Lübecker wohl unterschätzt. Bremische Arroganz. Paul? Ja? Nichts. Auf dich. Und lass mich bitte niemals mehr vor verschlossenen Türen stehen. Ich dachte, entschuldige. Wollen wir tanzen? Wir sind die Letzten. Seit wann stört dich das? Also gut. Fräulein Leibecher? Ja, bitte? Vom Telegraphisten. Eine Nachricht für Sie. Jetzt noch? Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend noch. Willst du es denn nicht lesen? Was kann das schon sein? Vielleicht ist es wichtig. Bestimmt nicht. Na komm, lies schon. Damit wir in Ruhe tanzen können. Also schön. Was Unangenehmes? Rosa? Rosa? Was ist passiert? Damen und Herren, herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Gerritz. Hören Sie heute das 6. Kapitel. Sich freut. Ist das nicht rührend? Na. Wirst du mal deiner Schwester was abgeben? Na, was ist das denn? Wirst du wohl aufhören zu hauen? Nun sehen Sie sich das an. Jetzt schlagen die sich. Also, gib mir noch mal ein Keks. Ja, in einem völlig fremden Land. Dabei gibt es kaum fröhlichere Menschen als die Zwischendeckspassagiere. Kein Klagen, keine Wehmutstränen. Ich könnte diesem bunten Treiben da unten stundenlang zusehen. Ja, dieses auch. Tanzen und dieses Singen. Und immer findet sich ein Spaßmacher unter diesen unglücklichen Kreaturen. Ja. Erinnerst du dich, Josephine, auf unserer letzten Überfahrt? Du meinst den alten Galizier mit dem lustigen Bart? Ja, wie er auf allen Vieren die Kuchenreste vom Decksboden fraß. Und dabei bellte und lustige Grimassen zog. Ja. Wir haben Tränen gelacht. Ja, auf meiner letzten Reise habe ich beobachten können, auf so einem französischen Schaukelschiff allerdings. Was? Sie Ärmste? Himmels Willen, da kriegen mich ja keine 10 Pferde drauf. Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Nicht. Jedenfalls ganz vorn auf dem Vorderdeck betete einer der Auswanderer. Was? Oh nein. Und zwar stundenlang jeden Tag auf den Knien. Die Hände gefaltet, das Antlitz nach Osten gewandt. Sagen Sie bloß. Auch bei Regen? Er hörte nur auf bei extrem stürmischer See. Ich sah ihn. Völkerstudien könnte man betreiben, hätte man nur die Zeit. Ja, und was diese Frauen für wunderschöne Haare haben. Oh ja, schöne Haare haben sie. Ja. Das muss man neidlos anerkennen. Ja. Aber ist es nicht geradezu erstaunlich, werter Herr von Storz, wie viele Auswanderer Jahr für Jahr aus den verschiedenen slawischen Völkerschaften kommen? Allerdings. Auf jeder Reise werden es mehr. Nicht wahr, Josephine? Ja, ja. Es kommt einem beinahe vor wie eine Völkerwanderung. Nun, meine Damen, das hat ja sozusagen Tradition. Tatsächlich? Denken Sie an die Völkerwanderungen im 4. und 5. Jahrhundert. Aber dank des technischen Fortschritts hinterlassen die Auswanderermassen heutzutage wenigstens keine Spur der Verwüstung mehr. Die wilden Horden sind sozusagen in die gut organisierten und geregelten Bahnen des norddeutschen Lloyd gelenkt. Ja, dafür kann man sich aber heutzutage auf den Schiffen selbst nicht mehr sicher sein. Sie meinen diesen Raubmörder an Bord? Aber liebste Josephine, wer weiß, ob an dieser Geschichte überhaupt etwas ist. Na? Immerhin hat die Polizei alles und jeden durchsucht. Ach, es wird übrigens Zeit fürs Gabelfrühstück. Wenn Sie uns begleiten wollen, Herr von Storz? Mit Vergnügen. Es genügt allerdings, wenn ich das zu bedenken geben darf, ein einziger bestechlicher Steward an Bord oder sonst eine gewissenlose Person, die diesen angeblichen Raubmörder versteckt. Siehst du, liebste Anna, was ich dir sage? Denk nur an unsere letzte Überfahrt. Der Steward, der diesem Geheimrat so und so aus 123 fast jede Nacht ein anderes Mädchen aus dem Zwischendeck in die Kabine geschmuggelt hat. Erinnerst du dich nicht? Ja, scheußlich. Was es alles gibt, auch auf der Kronjuwel, sagen Sie? Jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Es gibt keinen Zweifel mehr. Ich wage kaum, es zu Papier zu bringen. Und es ist furchtbar. Paul muss der gesuchte Raubmörder sein. Glauben kann ich es nicht, aber es fügt sich alles geradezu nahtlos. Die Beschreibung passt eindeutig auf Paul und die Nachforschungen des Telegraphisten sind der letzte Beweis für meinen Verdacht. Paul hat mich belogen, von Anfang an. Das Einzige, was er nicht erfunden hat, ist, dass er in Lübeck geboren ist. Wie unvorsichtig von ihm, mir das zu erzählen. Aber das Schlimmste ist... Nein, natürlich nicht das Schlimmste, aber wer kann wissen, ob er nicht in Notwehr gehandelt hat. Paul ist verheiratet. Mit einer Malaiin in Singapur. Das steht in der Nachricht vom Telegraphisten. Und der hat keinen Grund zu lügen, denn der weiß nichts von meinem Tete-a-Tete. Niemals mehr. Niemals mehr will ich Paul wiedersehen. Bis zur Ankunft in New York bleibe ich in meiner Kabine. Die Mahlzeiten lasse ich mir durch den Steward hier servieren. Ich werde einfach sagen, ich bin krank und dass ich auf keinen Fall gestört werden will. Was ist denn da los? My poor darling. Come and sit down. Mein Gott, wie aufregend! Wo ist er denn? Vermutlich schon abgeführt. Habe ich recht, Herr Offizier? Siehst du, liebste Anna, was habe ich gesagt, nicht wahr? Meistens ist an derartigen Gerüchten was dran. Sind Sie sich auch sicher, Mrs. Lohner? Aber sicher bin ich sicher, Herr Offizier. Sit down, darling. Too much for you. Sit down. Was ist denn hier los? Ach, Fräulein Leibecher, stellen Sie sich vor, was passiert ist. Ich habe es ja gleich gesagt. Aber das ist die Gesetz. Mach dich doch nicht lächerlich. Sehen Sie sich doch bloß den Anzug an von dem Mann. Viel zu elegant für den Zwischenteil. Sit down, Sweetheart, sit down. Hallo, Rosa. Paul. Ich habe dich vermisst. Aber ich habe mich nicht mehr getraut, an deine Kabinentür zu klopfen. Wozu auch? Ich bin ja hier. Es sieht so aus, als hätte man deinen Raubmörder gefunden. Was sagst du? Deine spezielle Freundin, Mrs. Longnickel, hat ihn unter den Zwischendeckspassagieren entdeckt. Unter den Zwischendeckspassagieren? Ja. Stimmt was nicht? Doch, doch, ich bin bloß überrascht. Fräulein Leibecher, ich dachte, Sie kommen heute wieder zum Pool. Sie haben sich Ihren Gewinn noch gar nicht abgeholt. Warten Sie, $1,235. Was? Ja, sie hat auf die niedrigste Zahl gesetzt. Und durch die Rettungsübung war die Kronjuwel langsamer als sonst. Woher wussten Sie das? Ich bitte Sie, Herr von Schotz, ich hatte keine Ahnung. Na, na, na, na. Du spielst? Das wusste ich ja gar nicht. Tja, wir wissen so manches voneinander nicht. Dann sollten wir das unbedingt ändern. Einverstanden? Einverstanden. Jetzt gleich? Nun, ich denke, da heute Abend der Ball stattfindet und ich gerade 1.235 Dollar gewonnen habe, sollte ich mir einen Coiffeur-Besuch gönnen. Gut, dann warte ich in der Bar, während du dir die Haare mit Goldstaub einpudern lässt. Rosa, du kommst doch. Nun, Fräulein Leibecher? Ich weiß nicht. Ungewohnt irgendwie. Also so locker gesteckt lässt es sie noch jünger aussehen. Meinen Sie? Also ich finde es sehr raffiniert, wenn ich das sagen darf. Good afternoon. Good afternoon. Oh, Miss Leibecker, how beautiful. Finden Sie? Ich bin so unsicher. Nein, wirklich. Mrs. Fortescue, wie geht es Ihnen? Vielen Dank. Nehmen Sie doch bitte schon Platz. Ich bin, wie sagt man, erleichtert, dass Sie haben gefunden, diesen Rob Murderer. Oh ja, mir geht das ja ganz genau so, um ehrlich zu sein. Man hatte ja doch immer so ein ungutes Gefühl, nicht wahr? Und Mrs. Longnickel hat ihn entdeckt? Er ist gereist im Zwischendeck, stellen Sie sich vor. Und er hat eine malaiische Frau in Singapur. Ach, ich denke, er kommt aus dem Schlesischen. Und er ist ganz allein, ein Junggeselle, sag mal so. Ja, das hat der erste Offizier mir auch erzählt. Ich kann nicht. Es geht nicht. Ich kann unmöglich zu Paul in die Bar. Nichts passt mehr zusammen, alles ist durcheinander. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Der Raubmörder verhaftet, aus dem Schlesischen, nicht verheiratet. Und wenn der Telegraphist vielleicht... Aber warum sollte er mich anlügen? Das ergibt keinen Sinn. Ja, und wenn seine Nachrichten schlicht falsch gewesen sind? Fräulein Leibecher, Sie enttäuschen mich. Ich habe für Sie herausgefunden, was herauszufinden war. Ich habe mich zu diesem Zwecke sogar widerrechtlich gewisser Quellen bedient. Und Sie stellen die Zuverlässigkeit meiner Nachrichten in Zweifel. Was weiß ich, wieso dieser Raubmörder jetzt plötzlich aus dem Schlesischen kommen soll und nicht aus Lübeck? Wieso der jetzt plötzlich Junggeselle ist? Ich sage Ihnen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieser Mann unschuldig, den Mrs. Longnickel entdeckt haben will, oder man hat mir falsche Daten telegrafiert. Aber das... wäre das erste Mal. Ich habe übrigens frei heute Nacht gegen 11. Also doch. Gerade war ich bereit, Paul zu vertrauen. Und jetzt spricht plötzlich alles nicht bloß dafür, dass er der Raubmörder ist, sondern dass man statt seiner sogar einen Unschuldigen festgenommen hat. Und dann hat Paul es geschehen lassen. Und ich bin außer ihm die Einzige, die all das weiß. Soll ich mitverantwortlich sein, dass ein anderer unschuldig verhaftet wird? Soll ich zum Kapitän? Unsere Unterredung bleibt selbstverständlich unter uns, Fräulein Leibecher. Es ist natürlich ebenso selbstverständlich, dass ich die New Yorker Behörden verständigen muss. Aber die ganze Angelegenheit wird so diskret wie möglich behandelt, das verspreche ich Ihnen. Und glauben Sie mir, Fräulein Leibecher, ich beneide Sie nicht darum, Herrn von Hattendorf bis zur Ankunft in New York unbefangen begegnen zu müssen. Aber es ist natürlich von großer Bedeutung, dass Herr von Hattendorf keinerlei Verdacht schöpft. Immerhin ist er der deutschen und der englischen Polizei schon einmal entwischt. Zu Tisch! Ha, Fräulein Leibecher, meine Liebe, schön, dass ich Sie sehe. Hallo, schon das Neueste. Sie wollen sich doch wohl nicht in Ihre Kabine verkriechen, meine Liebe. Oder sind immer noch unwohl? Sie müssen etwas essen, mein Kind. Und Sie müssen natürlich unbedingt kommen zu meinem Konzert heute Abend. Gleich nach dem Dinner im Damensalon. Konzert? Ich denke, heute Abend ist Ball. Ganz spontan, meine Liebe. Aufgrund der heutigen Ereignisse habe ich mich bereit gefunden, nach dem Dinner und vor dem Ball ein Konzert zu geben. Und zwar ein Wohltätigkeitskonzert für alle Raubmordgeschädigten der Welt. Nun, was sagen Sie dazu? Da ja. Dürfen Sie natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Hören Sie, das würde ich Ihnen persönlich verübeln. Immerhin ist es ja für einen guten Zweck, nicht wahr? Da muss ich Sie wohl leider enttäuschen, Mrs. Longnickel, aber ich bin etwas unpässlich zurzeit. Och, das tut mir aber leid. Naja, Sie haben ja jemand, der sich um Sie kümmert, nicht wahr? Bitte? Ja, ich weiß Bescheid. Elizabeth Longnickel entgeht sowas nicht. Steht dir gut, deine neue Frisur. Danke. Du warst beim Kapitän? Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 7. Kapitel. Selbstverständlich unter uns, Fräulein Leibecher. Es ist natürlich ebenso selbstverständlich, dass ich die New Yorker Behörden verständigen muss. Aber die ganze Angelegenheit wird so diskret wie möglich behandelt, das verspreche ich Ihnen. Und glauben Sie mir, Fräulein Leibecher, ich beneide Sie nicht darum, Herrn von Hattendorf bis zur Ankunft in New York unbefangen begegnen zu müssen. Aber es ist natürlich von großer Bedeutung, dass Herr von Hattendorf keinerlei Verdacht schöpft. Immerhin ist er der deutschen und der englischen Polizei schon einmal entwischt. Zu Tisch, zu Tisch! Ah, Monsieur Lafayette, à table, à table! Latour! Ach, nicht à table? Sagen Sie, Monsieur... Wissen Sie schon das Neueste? Aber sicher, Madame Lohnnickel, wie könnte ich wohl nicht wissen, dass Sie haben gefangen den Raubmörder? Das muss sicherlich unheimlich aufregend gewesen sein. Ich sage Ihnen, Lafayette. Latour. Also, ich habe ja auf diesen Reisen schon einiges erlebt, aber einen Raubmörder an Bord, es war einfach unbeschreiblich. Und soll ich Ihnen sagen, was ich mir überlegt habe? Ich schreibe darüber einen Roman und er wird Ihnen gewidmet sein, dem berühmten Verleger Lafayette aus Paris. Latour, Verleger bei Connard, Paris. Aber ansonsten haben Sie vollkommen recht, Madame. Paul. Steht dir gut, deine neue Frisur? Danke. Du warst beim Kapitän? Was machst du hier? Wie kommst du hier rein? Woher hast du den Schlüssel zu meiner Kabine? Was hast du dem Kapitän erzählt? Georgie, Darling, wenn ich mitgebracht habe. Ah, Mr. Connard from Paris. Lafayette. Latour. Will you please take a seat and eat with us? Oh, yes, please, Mr. Lafayette. It would be such a great honor. Je suis vraiment désolé, mais je ne tiens pas à passer ma soirée avec des imbéciles tels que vous. Oh, yes, I see. Wir haben dafür natürlich vollstes Verständnis. Aber nachher müssen Sie unbedingt kommen zu meinem Wohltätigkeitskonzert zugunsten aller Raubmordgeschädigten der Welt. Gleich nach dem Dinner im Damen-Salon. Good evening. Und dass ich die Damen nicht vermissen muss gleich bei meinem Konzert. Ach, Sie geben das Konzert trotzdem. Das zeigt Größe, finde ich. Wie darf ich das verstehen? Nun, meine liebe Mrs. Longnickel, weil Ihr Raubmörder doch wieder freigelassen worden ist. Was sagen Sie da? Der Kapitän Logemann hat ihn persönlich zurück ins Zwischendeck begleitet und sich... öffentlich entschuldigt. Wussten Sie das nicht? Aber das ist doch völlig unmöglich. Das ist ein Irrtum. Sie täuschen sich, meine Damen. Ich bitte Sie, Mrs. Longnickel. Wir dachten, Sie wüssten es bereits. Ja, wir haben unsere Informationen aus allererster Hand. Good evening. Go and sit down. Mrs. Longnickel, are you all right? Ist Ihnen nicht wohl? Oh, Mrs. Fortescue, my poor wife. She has a shock. A shock? What happened to her? Nehmen Sie es nicht so schwer, Mrs. Longnickel. Wer weiß, vielleicht finden Sie ja noch den richtigen. Poor darling. Die Ärmste wusste nicht, dass man ihren Raubmörder wieder freigelassen hat. Drink a little water, darling. Freigelassen? Ja, Kapitän Logemann hat sich persönlich bei ihm entschuldigt. Oh, ja. Dann vielleicht Miss Liebecker hat er doch recht. Fräulein Liebecker? Womit hatte sie recht? Oh no, it's just eine Vermutung. Ich habe sie getroffen bei einem Coiffeur und sie sagte, der Raubmörder sei verheiratet in Singapur mit einer Malaie. Wie bitte? Wie kommt denn Fräulein Leibecher auf so einen Unsinn? Also ich finde, das klingt sehr interessant. Wir werden Fräulein Leibecher am besten gleich fragen, wenn sie zum Dinner kommt. Nun, zum Dinner wird sie kaum erscheinen, weil sie unpässlich ist. Jedenfalls behauptete sie das, als ich sie eben auf dem Gang traf. Allerdings glauben konnte ich das nicht so recht. Aber ich werde sie fragen, was es mit dieser unglaublichen Freilassung auf sich hat. Ich werde sie zur Rede stellen. Und zwar sofort. Und wenn diese Geschichte tatsächlich stimmt, dann sage ich mein Wohltätigkeitskonzert heute Abend ab. Aber Mrs. Longnickel, das wird sie tun. Oh, das können wir nicht, annehmen. Das wäre wirklich zu und zu schade. Aber verstehen könnte man es. Nun, Rosa, dann sage ich dir, was du dem Kapitän erzählt hast. Dass es dir unbeschreiblich schwer fällt, aber dein Verdacht hat sich bestätigt, dass ich der gesuchte Raubmörder sein muss. Denn auf mich passt die Beschreibung aus der französischen Zeitung ganz genau. Und warum sonst, außer um etwas zu verheimlichen, hätte ich den Artikel falsch übersetzen sollen? Und dann ist dir auch wieder eingefallen, dass ich zu Beginn der Reise so eigenartig auf das Gerücht vom Raubmörder reagiert habe. Du hast bloß damals nichts damit anzufangen gewusst. Und du hättest die ganze Geschichte und auch mich vergessen, wenn ich dein Unschuldiger statt meiner verhaftet worden wäre. Deshalb siehst du dich geradezu dazu gezwungen, mich zu denunzieren. Genau so war es. Habe ich recht? Und du? Was hast du gemacht? Du hast mich die ganze Zeit belogen, und zwar von Anfang an. Kein Wort von dem, was du gesagt hast, ist wahr. Außer vielleicht, dass du in Lübeck geboren bist. Ich habe all deinen Einschmeichelungen geglaubt, aber damit ist jetzt Schluss. Du bist ein ganz gemeiner Schwindler. Und hätte ich gewusst, dass du verheiratet bist, hätte ich nicht einmal mit dir getanzt. Ich habe ja versucht, dir alles zu erklären. Aber ich hatte ja keine Gelegenheit. Ich habe auf dich gewartet in der Bar, aber du bist ja nicht gekommen. Ach, und ausgerechnet heute wolltest du mir alles erklären. Ja, ausgerechnet heute wollte ich dir alles erklären. Nicht früher und nicht später. Schließlich wollte ich dich nicht verlieren. Dass du ein ganz gemeiner Heiratsschwindler bist, das hättest du mir dann auch erklärt. Ich weiß leider nicht, aus welch zweifelhafter Quelle du deine Informationen über mich hast. Ich weiß nur, dass es jetzt sowieso bloß noch zwei Möglichkeiten für mich gibt. Entweder ich springe über Bord, oder ich lasse mich morgen früh im New Yorker Hafen verhaften. Und obwohl es jetzt also sowieso egal ist, bitte ich dich, mir endlich einmal zuzuhören. Fräulein Leibecher? Fräulein Leibecher! Hier ist Mrs. Longnickel. Ich weiß doch, dass Sie in Ihrer Kabine sind. Fräulein Leibecher! Na, dann eben nicht. Danke. Erzähl. Ich erzähle dir die Geschichte von Alexander Dreyer. 1871 in Lübeck geboren, die Schule vorzeitig ohne Abschluss verlassen, die kaufmännische Lehre abgebrochen. Und weil alle Kaufleute ihre Karriere in den Tropen machen, fährt er als Schiffsjunge nach Batavia. Er haut ganz einfach ab, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Seine Familie ist völlig verzweifelt, lässt ihn suchen. Aber zu Hause will er sich erst wieder melden, wenn er es geschafft hat. Das hat er sich geschworen. Er will allen beweisen, dass er auch ohne Schulabschluss und ohne Lehre und ohne die richtigen Verbindungen seines Vaters Erfolg haben kann. Nur, womit er nicht gerechnet hat, an jeder Ecke in diesem fernen, fremden Land trifft er die Hanseatensöhnchen, die er so sehr hasst gegen die er keine Chance hat. Und er braucht Geld. Aber nach Hause zurück oder seine Familie anbetteln, das ist völlig ausgeschlossen für ihn. Lieber lässt er sich auf kleine Gefälligkeiten ein, auf Schiebereien, Unterschlagung, bis er eines Tages erwischt wird von der niederländischen Polizei. Ihm wird der Prozess gemacht. Das Urteil ist vernichtend. Recht doende in Naam der Koningin. De rechtbank achtet te lastig geleden feitwettig en overtuigend bewezen en te kwalificeren als verduistering, valsheid in geschrift, oplichting en verklaart het bewezene strafbaar en veroordeelt de verdachte voor het bewezen en strafbaar verklaarde tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Dit vonnis werd gewezen door de heren Smit. 8 jaren gevangenis. De jong rechter... Das wäre mit Sicherheit sein Ende gewesen. Aber sie schickten ihn nach Borneo. Und zum Glück ist Borneo nur zum Teil niederländisch. Der andere Teil steht unter englischer Verwaltung. Er flüchtet also in den englischen Teil, setzt über nach Malakka und kommt von dort aus nach Singapur. Und dann hat er noch mal richtig großes Glück, gemessen an seiner Situation wenigstens. Das Raffles in Singapur sucht einen Barkeeper und er bekommt die Stelle. Jetzt hat er seine Chance, wenn auch vielleicht anders als er hofft. Aber immerhin, er könnte sich etwas aufbauen. Sein Leben in den Griff bekommen. Aber er nutzt diese Chance nicht. Stattdessen lässt er sich anstecken von der Glücksspielwut der Chinesen und verspielt sein Geld. Er macht Schulden. Vorschuss verweigert man ihm. Das großzügige Verständnis, dass die Chinesen untereinander für Spielschulden haben, das gibt es unter Europäern eben nicht. Und so ist er wieder da, wo er angefangen hat. Bei kleinen dunklen Geschäften, Schiebereien, Unterschlagung etc. Und natürlich finden sich unter den illustren Gästen im Raffles immer auch solche, die für die eine oder andere kleine Gefälligkeit gut zahlen und die ihre Abende nicht selten in der Hotelbar verbringen. Machen Sie mir noch so einen von diesem roten Zeugs. Schmeckt gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Schreiben Sie mir das Rezept auf, damit ich meiner Frau auch so einen machen kann. Vielleicht nützt es ja was. Und eine doppelte Portion Erdnüsse. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Und wo kriegt man heute noch was umsonst? Wie? Hey, Barkeeper. Admiralitätsrat. Man stelle sich vor, ein leibhaftiger Admiralitätsrat, der jeden Moment vom Barhocker zu fallen drohte. Geheimer Admiralitätsrat. Wirklicher. Geheimer Admiralitätsrat. Vielleicht nützt es was. Oder was meinen Sie? Hey, Barkeeper! Dann kann man zum Geschäftlichen. Sie sind doch sicher ein anständiger Kerl, sagte er. Sie sind doch sicher ein anständiger Kerl. Denn Sie können mir doch sicher einen kleinen Gefallen tun. Ich habe da nämlich einen Freund, der ist, man kann sagen, ein veritabler Waffennarr. Und dem schulde ich noch was. Aber es muss was ganz Besonderes sein. Etwas, was sonst keiner hat. Was Ausgefallenes, was man nicht kaufen kann. Natürlich wollen alle was Ausgefallenes, was man nicht kaufen kann. Alexander Dreyer schlug einen malaiischen Dolch vor. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Ist für dich doch ein Kinderspiel. Kennt sich doch aus hier. Wird doch irgend so ein Sultan genug davon haben, was? Berak oder Johor oder wie die alle heißen. Hier, also, ich verlasse mich auf dich. Die anderen zwei Drittel geht's hinterher. Und? Hat dieser Alexander den malaiischen Dolch organisiert? Er musste nach Malaysia. Gibt es einen Markt für malaiische Kulturgüter, Waffen, Schmuck, alles Mögliche. Das heißt, er musste über die Grenze. Und auch wenn Malaysia unter englischer Führung steht, Grenzen bedeuten für ihn natürlich immer besonderes Risiko. Jedenfalls hat er unserem Freund seinen malaiischen Dolch besorgt. Nur leider wollte der weder von besonderem Risiko noch von irgendwelchen Zahlungsvereinbarungen etwas hören. Hübsches Stück. Wirklich. Sehr. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und jetzt verschwinde! Mach, dass du rauskommst! Hau ab, sag ich! Wenn du nicht augenblicklich aus meinem Zimmer verschwindest, erzähl ich dem Boss von dem Laden hier mal, was für ein Früchtchen sein Barkeeper ist! Hat er ihn umgebracht? Vielleicht hätte er das getan, aber er hatte gar keine Chance. Unser geiziger Admiralitätsrat brach vorher zusammen. Er sank ganz einfach zu Boden, fast geräuschlos. Auf dem Tisch stand eine perlenbestickte Schatulle und Alexander Dreier bediente sich. Er steckte eine Handvoll Smaragde ein und eine goldene Taschenuhr. Er nahm den malaiischen Dolch wieder mit und flüchtete als Heizer auf einem Frachtdampfer nach Europa, nach Bremen. Für die englische Polizei und die Presse in Singapur lag der Fall ganz klar. Die Leiche vom Admiralitätsrat und der Raub ergab haarscharf kombiniert Raubmord. Und der Barkeeper vom Raffles war wie vom Erdboden verschluckt. Das ist die ganze, die wahre Geschichte. Und jetzt? Dann heißt du gar nicht Paul. Doch, das ist die Geschichte von meinem Bruder. Ich bin Paul Wilhelm Dreier, sein großer Bruder. Ein Jahr und 2,5 Monate älter als er. Und wer bitte ist Paul Wilhelm Dreier? Und er ist ziemlich langweilig. Geht's vielleicht ein bisschen weniger geheimnisvoll? 1870 geboren in Lübeck, brav Schule und Lehre absolviert, erste kaufmännische Erfahrung in London und Honduras mit Tabak und Trockenfrüchten, jetzt Prokurist eines kleinen Handelsunternehmens für Trockenfrüchte und Tee, zurzeit geschäftlich mit dem Doppelschrauben-Schnellpostdampfer Kronjuwelen nach New York unterwegs. Ist das langweilig genug? Für einen Prokuristen aus Lübeck bist du alles andere als langweilig. Danke. Und was ist mit der Frau? Hä? Die Malaiin, mit der dein Bruder verheiratet ist. Mein Bruder hat mir nie von ihr erzählt. Ich glaube, ich habe einen ziemlich großen Fehler gemacht. Ich gehe sofort zum Kapitän. Nein, nein, Rosa, bleib hier. Das hat keinen Sinn. Die Gendarmerie ist längst informiert. Oh Gott. Aber ich verstehe es nicht. Wie sind die denn auf dich gekommen? Wieso sind sie hinter dir her, wenn es dein Bruder war? Wer kann das sein? Du musst öffnen, sonst fällt es auf. Oh Gott. Los, in den Schrankkoffer. Du meinst, da passe ich rein? Dann musst du eben die Luft anhalten. Los, rein da. Moment! Geht es? Es duftet nach dir. Also. Ja! Guten Abend, Fräulein Rosa. Ich darf doch Fräulein Rosa sagen. Ich wollte mal fragen, ob Sie mit meinen Nachrichten nur was anfangen können oder nicht. Darf ich reinkommen? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 8. Kapitel. Gegen 6 Uhr morgens Amerika in Sicht. Der Anblick traumhaft. Die aufgehende Sonne verfärbte die Küste rosa, orange und gelb. Bei den Zwischendeckspassagieren Jubel und Tanz. Sie sind in ihrer neuen Heimat angekommen und verstehen vermutlich noch weniger Englisch als ich. Nach und nach auch viele Kajütspassagiere an Deck. Mit kleinen Augen. Und manche noch im Nachtanzug. Ach, mein liebes Fräulein Leibecher, ist es nicht ein erhebender Anblick? Georgie, darling, close your jacket, please. It is still too cold. This is our homeland, Miss Leibecher. You see? Ach, jedes Mal reißt es mich wieder hin. Ist es nicht wunderschön? Since 10 years, it is our real homeland. And I swear you, I never felt like this with the Lüneburg. Hey, Georgie Line. Dein Amerika sieht ja genauso aus wie Afrika. Riecht man doch 10 Meilen gegen den Wind, dass hier eine starke Hand fehlt. Alles voller Hottentotten und kein Kaiser, was, Georgie? Georgie, darling, keep quiet. I kill them, I swear you. One day I'll kill them. Poor Georgie, darling, pay attention to your heart. You know, I left Lüneburg, I left Germany exactly because of those bloody German bastards. But they are everywhere. Guten Morgen. Guten Morgen, ein herrlicher Anblick, nicht? Guten Morgen. Ich kann mir nicht helfen, liebste Anna, aber irgendwie sind mir diese Longnickels unsympathisch. Geht es dir nicht auch so? Deutsch-Amerikaner, Vaterlandsverräterin, nicht wahr? Meine werten Damen von Schüssel. Guten Morgen. Ihr treibt sie auch die Sehnsucht nach Land so früh an Deck. Guten Morgen, Herr von Storz. Nun, wie man sehen. Ich werde mich jedenfalls beschweren. Aber liebste Josephine, du warst doch ohnehin schon aufgestanden. Dennoch, es hätte ja immerhin sein können, dass ich noch schlafe. Ja, und ich lass mir doch von diesen wild gewordenen Zwischendeckern meine wohlverdiente Ruhe nicht nehmen. Schließlich habe ich die Kabine ja bis zur Ankunft im Hafen gebucht und bezahlt. Genau wie du, liebste Anna. Nun, wenn ich um ein wenig Verständnis für diese armen Geschöpfe werben darf, bedenken Sie, meine Damen, welche Wald ihr Gedankenflut sich all den Auswanderern beim Anblick der neuen Welt, der neuen Heimat, aufdrängen muss. Ja, aber muss das denn so laut sein? Ich muss meiner Schwester beipflichten, Herr Storz. Ich frage mich überhaupt, was aus diesen Kreaturen werden soll, wenn sie unter Freiheit nichts anderes verstehen als Krach und Betrinken. Ja. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, meine Damen. Kropzeugs lassen die amerikanischen Behörden gar nicht erst ins Land. Es wird gleich wieder zurückgeschickt. Dafür gibt es ja schließlich Ellis Island, nicht wahr? Mhm. Wir werden im Übrigen daran vorbeifahren. Und die Einwanderungsgesetze sind streng, sehr streng. Und sie werden von Tag zu Tag strenger. Ach, meine liebe Mrs. Fortescue, auch schon so früh auf den Beinen? Ich hoffe, ich habe eine Wahl. Mein Sohn wollte unbedingt sehen, wann kommt Amerika. Ach, und wo ist der liebe Kleine? Captain Logoman war so friendly, alles Timothy zu zeigen, zu verklären. Oh, das ist eine große Ehre auf der Brücke mit Captain Logoman. Verzeihen Sie, wenn ich so ungeniert frage, aber wohin genau geht denn Ihre Reise, Mrs. Fortescue? Oder sind Sie in New York bereits am Ziel? Oh, no, I have to go to Salt Lake City, Utah, for mein Bruder Jonathan, heiratet. Oh. Wie schön. Eine Mama. Sagen Sie bloß. Oh, ich denke, ich muss holen Timothy zurück, sonst verliert Captain Logoman Patience. Wie sagt man, Geduld? Da machen Sie sich mal keine Sorgen, liebe Mrs. Fortescue. Captain Logoman ist der geduldigste Mensch auf der Welt. Mormonen. Sind die nicht für viel Weiberei? Gegen 7 Uhr Ankunft in der Hudson Bay. Wunderschöne Landschaft, wohin man blickt. Oh, ich bin so froh, dass ich gereist bin. Sonst hätte ich das alles vielleicht nie gesehen. Die Hängebrücke von Brooklyn. Ich habe in meinem Leben noch nie eine so große Brücke gesehen. Aber das Größte, das Wunderbarste war sie. Ich hatte schon so viel von ihr gehört und schon so viele Bilder gesehen. Und nun fuhren wir direkt an ihr vorbei. Ladies and Gentlemen, the Statue of Liberty. Die Freiheitsstatue. Ein wirklich beeindruckendes Werk. Und der seltsame Georgie Longnickel platzte beinahe vor Stolz, so als hätte er es selbst erschaffen. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed? Als er dann mit geschwellter Brust auch noch anfing, die amerikanische Nationalhymne zu singen, beinahe war ich geneigt, Mitleid mit ihm zu empfinden und mich dieser rührseligen Szenerie zu entziehen. Doch für einige andere Kajütspassagiere stellte Georgie Longnickel offensichtlich und zu meinem Erstaunen eine Bedrohung dar. Denn was dann passierte, war überaus geschmacklos und unangenehm. Ich muss gestehen, in diesem Moment schämte ich mich für meine Landsleute, die weder über Humor noch über Takt zu verfügen schienen. Die Zwischendeckspassagiere reagierten auf ihre Art. Madame Longnickel, ist Ihnen nicht wohl? Ah, Monsieur Lafayette. Latour. Es geht schon wieder. Vielen Dank. Es überwältigt mich einfach jedes Mal wieder, wissen Sie? Ja, ja. Immer muss ich an unsere erste Überfahrt denken. Da standen wir auch da unten auf dem Vordeck und haben getanzt und haben gelacht, als wir die Freiheitsstatue zum ersten Mal sahen. Wie, Sie sind gereist im Zwischendeck? Ja, sicher, mein lieber Lafayette. Latour. Wir hatten nichts. Wir wollten ganz von vorn anfangen. Wir sahen die Freiheitsstatue, wir sahen den Lloyd Pier, aber einfach aussteigen, das durften nur die Kajütler. Mein George und ich, wir mussten weiter nach Ellis Island, in dieses Lager für Einwanderer. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Gewiss, gewiss. Und Georgie? Georgie wurde dort abgewiesen. Er durfte nicht einreisen, wegen Kurzsichtigkeit. Können Sie sich das vorstellen? Und ich durfte ohne Mann oder Verwandtschaft in Amerika natürlich auch nicht ins Land. Aber zum Glück hatten wir einen guten Agenten. Der hat dann einen Brief an die amerikanische Einwanderungsbehörde geschrieben. Aber es dauerte 5 Tage. Eine Ewigkeit. Und dann plötzlich die Nachricht, wir können bleiben. Aber ich habe mir geschworen, Elisabeth, nie wieder in deinem Leben wirst du behandelt wie Vieh. Verstehen Sie das, Monsieur Lafayette? Aber Madame Longnickel, c'est fantastique. Schreiben Sie das alles auf und wir machen darüber ein Buch. Aber Monsieur, so etwas interessiert niemanden. Täuschen Sie sich nicht, Madame. Diese Geschichte ist viel mehr interessant als irgendein Raubmörder, von dem man liest jeden Tag. Jeden Morgen lässt mich dieses Weckhorn zusammenzucken. Es ist immer zu früh. Allerdings wird es heute kaum jemanden geweckt haben. Denn alle waren schon vorher auf. Es gibt wohl nur einen Menschen an Bord, der dabei einfach weiterschlafen kann. Paul? Paul! Ja? Du hast die Ankunft verpasst. Was? Sind wir schon da? Und die Gendarmerie? Keine Sorge. Wie hast du geschlafen? So weit würde ich nicht gehen, das Schlafen zu nennen. Hörte sich aber gar nicht so schlimm an. Und in Anbetracht der Tatsache, dass nebenan ein schönes, geräumiges Bett in einer schönen, geräumigen Kabine, unbenutzt und ziemlich teuer. Es geht. Was glaubst du wohl, was andere Männer darum geben, zu meinen Füßen zu nächtigen? Apropos, wie war es denn letzte Nacht mit deinem Telegrafisten? Nun, ich habe ihn gerade noch davon überzeugen können, dass es eine bessere Idee sei, in der Bar und nicht in seiner Kabine Abschied zu nehmen. Braves Mädchen. Vorläufig. Du triffst doch diesen ungehobelten Klotzkopf nicht nochmal. Och. Ich hatte doch überhaupt nichts zu bieten. Ach nein, und du? Na hör mal, immerhin werde ich gleich als Raubmörder von der New Yorker Polizei festgenommen. Ist das etwa nichts? Naja, so gesehen. Schnell, schnell in den Schrankkoffer mit dir. Soll das heißen, du lieferst mich nicht aus? Doch, meinem Hotelzimmer und mir. Dann magst du mich ein bisschen. Los, rein da. Ich muss dir doch was sagen. Aber doch nicht jetzt. Alle Kajütspassagiere werden auf dem oberen Stockwerk des Piers ausgeschickt. Hör mir zu. Ja. Du kommst in einen großen, hell erleuchteten Saal, in den Wartesaal. Mhm. Hier findet die Abfertigung statt. Das kleine Gepäck kannst du gleich mitnehmen. Für den großen Koffer bestellst du einen Wagen einer Expressgesellschaft. So. Die bringen den Koffer direkt in dein Hotel. Das Büro, wo du den Wagen bestellst, ist ebenfalls auf dem oberen Stockwerk. Ja, das finde ich dann schon. Los, jetzt zu machen. Komme schon, einen kleinen Augenblick. Ach, Sie sind es. Wen haben Sie denn erwartet? Verzeihung, ich wollte fragen, ob ich Ihnen wieder mit dem großen Koffer helfen kann. Oh, das ist sehr freundlich, aber... Na, dann wollen wir mal. Verdammt. Um Gottes Willen, passen Sie doch auf. Verzeihung, ich war bloß überrascht vom Gewicht. Und nochmal. Was haben Sie denn für einen Schatz da drin versteckt? Geht nicht. Koffer ging rein, also geht er auch wieder raus. Können wir vielleicht behilflich sein? Kapitän Logemann! Wenn ich Ihnen raten darf, klappen Sie den Schrankkoffer einfach auf und Sie werden sehen, er passt durch die Kabine. Oh, das wird nicht nötig sein. Es fehlt ja bloß noch ein kleines Stück. So. Sie haben den Koffer durch die Tür getreten. Oder so. Is that the lady who... Yes, sir. Fräulein Leibecher, verzeihen Sie unser unangekündigtes Erscheinen, aber der Inspektor und ich wollten Sie fragen, ob Sie vielleicht Herrn von Hattendorf aus 102 gesehen haben. Nein, durchaus nicht. Seit gewisser Zeit schon nicht mehr. Wieso? Ist er denn nicht in seiner Kabine? Nein, das ist ja das Problem. Er ist einfach verschwunden. Aber naja, wir werden ihn schon finden. Es sei denn, er ist über Bord gegangen, nicht wahr? Wenn Sie mich dann vielleicht entschuldigen wollen. Selbstverständlich. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Danke, ja. Also dann, auf ein baldiges Wiedersehen, Fräulein Leibecher. Auf Wiedersehen, die Herren. Stuart? Fräulein Leibecher. Was passiert denn jetzt mit dem Koffer? Ich meine, der kann doch nicht unbeaufsichtigt hier stehen bleiben. Ich habe doch noch meine anderen Sachen gar nicht gepackt. Keine Sorge, Fräulein Leibecher. Das große Gepäck wird von hier aus direkt in den Wartesaal im Lloyd-Gebäude transportiert. Und so lange passe ich schon darauf auf. Ja, ja. Man kann gar nicht genug aufpassen, meine Liebe. Stuart, wenn Sie sich dann bitte um ein Handgepäck bemühen. Stellen Sie sich vor, Fräulein Leibecher, vor unserer letzten Überfahrt, da fehlte ein kleiner Koffer, einfach weg, verschwunden, auf dem Weg vom Zug zum Schiff. Dabei sind das gerade mal ein paar Meter. Und wissen Sie, wo man den Koffer gefunden hat? In London! Stellen Sie sich vor, ich selbst war noch nie in London, aber mein Koffer zu komisch, oder? Oder bei unserer letzten Zollabfertigung hier in New York. Da stand ein Ehepaar aus Hannover ohne Kleiderkoffer da. Einfach weg verschollen. Naja, aber zum Glück sind das ja Ausnahmen. Zollabfertigung? Aber ja, natürlich, mein Kind. Was dachten Sie? Aber machen Sie sich keine Sorgen. Bei den Erstkajütlern geht das sehr schnell. Da wird so gut wie nie das Gepäck überprüft. Please open the trunk. What? Please open the trunk. Oh, I do not understand. Öffnen Sie den Kabinenkoffer, bitte. Kabinenkoffer? Ach ja, Sie meinen den kleinen hier. The big one, den großen. Den großen. Hören Sie, ich glaube, ich muss Ihnen was erklären. In diesem Koffer, verstehen Sie, in diesem Koffer sind furchtbar alte Kostüme und wenn da zu viel Licht drauf fällt, verstehen Sie, dann zerfallen die Kostüme. Sie zerfallen zu Staub. Wie Graf Dracula, verstehen Sie, zu Staub. English, please. In English, yes. Kann ich Ihnen behilflich sein? Kapitän Logemann. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Nun, ich versuche dem freundlichen Herrn vom Zoll bloß zu erklären, dass es nicht gut ist für die Kostüme, wenn der Koffer geöffnet wird bei Licht, weil sie schon so alt sind und kostbar. Und ich habe sie doch selbst bloß geliehen und will sie natürlich unbeschädigt zurückgeben. It's all right, I'll vouch for Miss Leibecher. Danke. Next, please. Danke. Gern geschehen. So konnte ich mich wenigstens revanchieren für den großen Dienst, den Sie uns und dem Rest der Menschheit erwiesen haben. Haben Sie denn schon eine Spur? Herr von Hattendorf ist wie vom Erdboden verschluckt. Im Übrigen wird das nicht sein richtiger Name sein. Die New Yorker Polizei hat vorerst die Ermittlungen übernommen. Für mich ist der Fall damit sozusagen erledigt. Gott sei Dank. Ich eigne mich nicht für sowas, wissen Sie. Das kann ich verstehen. Ich mich auch nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich Ihnen vielleicht sonst noch irgendwie behilflich sein kann. Wegen des Koffers wenden Sie sich am besten gleich an das Büro da vorne. Ich weiß, vielen Dank. Ach, Sie kennen sich aus. Ich dachte, Sie reisen zum ersten Mal. Ja, ja, ganz richtig. Mrs. Longnickel war so freundlich, mir das alles zu erklären. Ach ja, die gute Mrs. Longnickel. Wussten Sie, dass ich Sie und Ihren Georgie getraut habe? Ach. Auf der Kronjuwel. Das ist jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre her. Nein, das wusste ich nicht. Eine kleine, schlichte Feier im Zwischendeck. Unverheiratet hätten die beiden überhaupt keine Aussichten auf eine Einwanderungsgenehmigung gehabt. Sie wären mit dem nächsten Schiff zurückgeschickt worden. Wirklich? Mrs. Longnickel, kurz vor ihrer ersten Niederkunft, ihr Georgie, ein erklärter Pazifist und Gegner der Monarchie. Sie haben ihren Sohn nach mir benannt, Peter. Ach. Aber ich will Sie nicht langweilen, Fräulein Leibecker. Nein, nein. Man hat Sie ohnehin schon unnötig aufgehalten. Sie langweilen mich keineswegs. Na gut, das können Sie ja unter Beweis stellen, indem Sie mit der schönen Kronjuwel zurückfahren. Das werde ich, zweifellos. Die Passage ist bereits gebucht. Es wird mir eine besondere Freude sein, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen, Fräulein Leibecker. Dankeschön, sehr freundlich von Ihnen. Ach, sagen Sie, was ich Sie noch fragen wollte, wenn Sie erlauben. Sind Sie denn Schauspielerin? Wie kommen Sie denn darauf? Wegen der Kostüme, dachte ich. So, Fräulein Leibecker, da wären wir. Ich bin so froh, dass Sie Deutsch sprechen. Na, günstig. Mein Vater kommt doch aus Görlitz. Kennst du Görlitz? Oh, ist eine schöne Stadt. Ich erwarte nämlich noch einen großen Koffer, wissen Sie? Der ist schon da. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Zimmer. Ja, doch. Wird schon gehen. Ach, diese Gepäckträger stellen den Koffer immer mitten in den Weg. Aber Trinkgeld wollen sie. Ja. Warten Sie mal, ich schiebe den Koffer mal da hinten in der Ecke. Nein, warten Sie, der ist viel zu schwer. Ach, Unsinn, sehen Sie, es geht doch ganz leicht. Was glauben Sie wohl, was uns hier manchmal angeschleppt wird? Tatsächlich. Oder soll ich Ihnen das Fenster rüber tun? Nein. Na, wie Sie wollen. Kann ich schon mal was zum Blättern unterschaffen? Das werden wir gleich sehen. Ach, du liebes Bisschen. Alles zerdrückt. Die schönen Kleider. Hatten Sie aber eine stürmische Überfahrt, ne? Ja, in gewisser Weise ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 9. Kapitel. Englisch oder wärmer. Ich bin so froh, dass Sie Deutsch sprechen. Nur günstig. Mein Vater kommt doch aus Görlitz. Kennst du Görlitz? Mm-mm. Oh, ist eine schöne Stadt. Ich erwarte nämlich noch einen großen Koffer, wissen Sie? Der ist schon da. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Zimmer. Ja, doch. Wird schon gehen. Ach, diese Gepäckträger stellen den Koffer immer mitten in den Weg. Aber Trinkgeld wollen sie. Ja. Warten Sie mal, ich schiebe den Koffer mal da hinten in der Ecke. Nein, warten Sie, der ist viel zu schwer. Ach, Unsinn, sehen Sie, das geht doch ganz leicht. Was glauben Sie wohl, was uns hier manchmal angeschleppt wird? Tatsächlich. Oder soll ich Ihnen das Fenster rüber tun? Nein. Na, wie Sie wollen. Kann ich schon mal was zum Blättern unterschaffen? Das werden wir gleich sehen. Ach, du liebes Bisschen. Alles zerdrückt. Die schönen Kleider. Hatten Sie aber eine stürmische Überfahrt, ne? Ja, in gewisser Weise ja. New York ist eine seltsame Stadt. Nach allem, was ich bisher wusste, hatte ich sie mir größer gedacht. Sicher, die Einfahrt in den Hafen, die Skyline, wie Mr. Longnickel sagt, die ganze Szenerie ist überaus beeindruckend und mächtig. Und wenn man sich dann zwischen den Häuserschluchten bewegt, kommt man sich plötzlich ganz klein und verloren vor. In diesen endlos langen und unglaublich breiten sogenannten Avenues, durch die ungehindert der Wind fegt. Inmitten dieser riesigen, düsteren Wohnhäuser, die wie Fabriken und Lagerschuppen aussehen. Übersät mit unzähligen Feuerleitern, sodass ganze Straßenzüge wie Hinterhöfe erscheinen. Alles düster, hässlich und groß. Nein, selbst Paul und meine blinde Backfischverliebtheit hätten nichts geändert daran. Nirgends ein Baum, kein Strauch, kein Grün. Im Übrigen habe ich die letzten Tage kaum noch an Paul gedacht. Höchstens 6-7 Mal. Dabei hätte er mir schon behilflich sein können. Mit seinen Englischkenntnissen wenigstens. Und dann abends allein im Restaurant. Aber du bist ja auch selber schuld, Rosa Leibecher. Verliebst dich einmal in 10 Jahren und dann in solch einen Mistkerl. Verlierst vollständig den Verstand. Lächerlich. Im Übrigen habe ich einen Auftrag zu erfüllen. Darauf sollte ich mich konzentrieren. Und Onkel Friedrich Leibecher selig bleibt auch nicht ewig frisch. Also sollte ich ihn vor der Einschiffung wenigstens einmal sehen. Ich werde die Portiersfrau fragen, wo ich frische Blumen besorgen kann. Und dann werde ich noch ein wenig im Central Park spazieren gehen, der nämlich außerordentlich beeindruckend ist. Man hat ihn sich in etwa vorzustellen wie den Bürgerpark, aber viel größer und bloß nicht so gemütlich. Und ich werde versuchen, diesen prächtigen Innenhof wiederzufinden. Irgendwo in einem dieser reich verzierten Geschäfts- oder Apartmenthäuser im Central Park. Mindestens 12, wenn nicht sogar 15 Stockwerke hoch. Und der Innenhof, ein japanischer Garten mit einem kleinen Bach und einer Brücke, mitten im ersten Stock. Ach ja, verdammt. Wie gerne hätte ich das Paul gezeigt. Aber, ach was, Herr von Hattendorf oder Dreier oder wie auch immer er heißt, hat sowas sicher schon 100 Mal gesehen. Vielleicht sollte ich auch lieber nochmal ins jüdische Viertel gehen, allein um es zu Hause besser beschreiben zu können. Die schmalen, winkligen Straßen, die hohen, engen Häuser. Ansichtskarten werde ich wohl kaum finden davon. Manche Kammern sollen ganz ohne Tageslicht sein. Auf fast allen Balkonen hängt Wäsche zum Trocknen. Bettdecken und Kissen sind zum Lüften über die Brüstung gelegt. Verwunderlich bei all dem Sand, der von der Straße aufgewirbelt wird. Besonders die Automobile ziehen große Staubwolken hinter sich her. Unten in den Häusern viele kleine, überbordende Geschäfte und Werkstätten, die meisten mit Markisen als Sonnenschutz für die Waren, die vor den Türen auf dem Trottoir aufgebaut sind, sodass man auf die Straße ausweichen muss. Und so viele Menschen überall, wie bei uns vielleicht einmal im Jahr auf dem Freimarkt. Es scheint ja alle Tage Markt zu sein. Auch in der Carmine Street im italienischen Viertel. Und so viele Sprachen durcheinander. Bloß Englisch hört man kaum. Und nie zuvor habe ich so viele verschiedene Hautfarben gesehen. Dieses New York ist wirklich faszinierend. Ich habe in den letzten Tagen so viel gesehen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre nicht gereist. Nun, zunächst werde ich mich um den armen Onkel Friedrich kümmern. Deswegen bin ich schließlich hier. Und wer weiß, wann das Beerdigungsinstitut schließt. Und heute Abend bin ich schon an Bord. Und diesmal wird es eine ruhige Überfahrt. Ich werde mich ausruhen, endlich lesen, mit niemandem die Kabine tauschen, geschweige denn teilen, und keinen Tischgesellen dulden, der mir nicht gefällt. Ich werde ganz im Gegenteil das Essen in meine Kabine bestellen, wenn mir danach ist, und am gesellschaftlichen Leben an Bord werde ich bloß teilnehmen, wenn es sich denn gar nicht vermeiden lässt. Und ich werde bloß an die Dinge denken, an die ich denken will. Und die anderen vergesse ich. Immerhin kannte ich bis vor kurzem gar keinen Paul. Abgesehen von Sophies Mann, aber der zählt wohl nicht. Es ist ohnehin egal. Es war eine nette Zeit. Das war's. Weg mit Schaden, was soll's. Ich will ihn niemals wiedersehen. Come in. Paul! Ich muss dir was sagen. Ich dich auch. Schweinsköpfe, guck mal, Paul. Wusstest du, dass es in Singapur auch eine Chinatown gibt? Ich dachte, in Singapur leben ohnehin fast nur Chinesen. Ja, aber die verschiedenen Rassen halten sich streng voneinander getrennt. Selbst die wenigen Deutschen haben einen eigenen Club gegründet und sich ein großes deutsches Clubhaus gebaut mit Turm und Giebeln. Hat das dein Bruder erzählt? Ja, sicher. Guck mal, Paul, hast du schon mal solch einen Riesenberg Austern gesehen? Sehr lecker. Müssen wir unbedingt probieren. Oh, sieh mal hier die Hummer. Sind die alle echt? Ich glaube schon. Was ist das? Das ist Shad. Eine Art Hering aus der Region. Wird im Hudson gefangen. Im Fluss? Mhm. Auf dem Fulton Market haben sich mal zwei Küchenchefs geprügelt um den Roggen vom Shad. Der gilt hier nämlich als besondere Spezialität. Ich habe noch nie davon gehört. Dafür hat man in New York sicherlich noch nie etwas von Stinten gehört. Und woher kennst du diesen Fisch? Ich habe ein Buch. Aus einem Buch? Mit Bildern. Ich angle hin und wieder. Habe ich das nicht erzählt? Du angelst? Langweilig, was? Höchstens im Vergleich zu deinem Bruder. Ach, dann hättest du lieber meinen Bruder kennengelernt. Um Himmels Willen, nein. Wie kannst du sowas glauben? Ja, er ist viel herumgekommen, hat viel erlebt. Eine gewisse Ähnlichkeit haben wir auch. Also ich bedauere dich, weil du mit einem solchen Bruder geschlagen bist und für seine Schandtaten jetzt auch noch bestraft werden sollst. Und du fragst, ob ich ihn lieber kennengelernt hätte als dich. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Im Übrigen habe ich Hunger. Gar kein Problem. Sofort, sogleich. Wenn ich bitten darf. Wo? Na hier. Wo ist das Restaurant? Na hier. Auf der Straße? Es ist eine chinesische Garküche. Gefällt es dir nicht? Und was ist das? Das ist Wantansuppe. Die werden wir jetzt gleich zweimal bestellen. Nein, ich meine das, was da in der Suppe schwimmt und starke Ähnlichkeit mit zu lange benutzten Puderquasten hat. Chinesische Maultaschen. Sehr schmackhaft. Du wirst schon sehen. Two wonton, please. Two wonton. Very good wonton. A little Chinese wonton. Very good. $1. $1? Each. $1 each? Very good wonton. What's a lenny? Hundan. 10 cents together. Entschuldige, Rosa. Hoffentlich denkst du jetzt nicht, ich wäre geizig. Aber das musste mal eben sein. Verstehst du? $1 für eine Wantan. Was für eine Sprache war das? Was für eine Sprache? Chinesisch? Ja. Hast du das in Singapur gelernt? Rosa. Das reicht. Rosa. Rosa, warte. Rosa. Rosa, bitte bleib stehen. Ich kann dir das erklären. Rosa! Ich spreche gar nicht richtig Chinesisch. Rosa, bitte hör mir zu. Rosa! Rosa, was glaubst du, wo man überall Chinesen trifft, wenn man mit Tabak und Tee handelt? Das ist doch nichts Besonderes. Rosa, ich bitte dich, bleib stehen. Rosa, sei doch vernünftig. Hör mir nur einen Moment zu. Ich musste die Sprache lernen, um besser zu sein als die Konkurrenz. Rosa, das ist doch nicht schwer zu verstehen. Was glaubst du, wie viele Aufträge mir das eingebracht hat? Rosa, bitte bleib endlich stehen. Rosa, du hast versprochen, dass du mich nie wieder vor der Tür stehen lässt. Und was ist mit den Trockenfrüchten? Mit den Trockenfrüchten? Du hast mir erzählt, dass du mit Trockenfrüchten handelst. Muss man dafür auch Chinesisch können? Rosa. Rosa, ich habe ein Problem. Hier, lies mal. Dann gehst du mit mir in aller Seelenruhe durch Chinatown? Ich wollte es dir wenigstens kurz zeigen. Also manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Es hätte dich jederzeit jemand erkennen können. Das glaube ich nicht. Aber ich bitte dich, dein Steckbrief ist auf der allerersten Seite. Aber wahrscheinlich hast du ihn noch nicht mal gelesen. Doch, man will ja schließlich wissen, wie man aussieht. Zuzutrauen wäre es dir jedenfalls. Und die Beschreibung ist sehr genau. Kunststück, sie stammt ja auch von dir. Oh Gott, wäre ich bloß nie zum Kapitän gegangen. Ja, ich muss jedenfalls auf der Stelle wieder nach Europa zurück. Wieso Europa? Glaubst du, dass ich unter diesen Umständen noch eine Einreiseerlaubnis bekomme? Wohl kaum. Ja, und ich sollte auf jeden Fall vermeiden, bei der Agentur eine Passage zu buchen. Überaus umsichtig, immerhin. Und wie hat es dir in meinem Kleiderkoffer gefallen? Ja, stimmt, die blauen Flecken fehlen in dem Steckbrief. Daran bin ich im Moment am besten zu erkennen. Ich war kurz vor meiner schwersten Ohnmacht bei der Zollabfertigung. Und so viel Glück hat man kein zweites Mal. Ach, so ein Mist. Was machen wir denn jetzt? In Ruhe alle Möglichkeiten durchspielen. Aber ich habe keine Ruhe. Ich habe ja noch nicht mal meine Koffer gepackt. Und jetzt muss ich erstmal ins Bestattungsinstitut, damit mein armer Onkel Friedrich eingesagt und verschifft werden kann. Und dann werde ich dich eben dorthin begleiten und wir spielen auf dem Weg alle Möglichkeiten durch. Sehe ich das richtig, dass du geschnappt werden willst? Würdest du einen angeblichen Raubmörder in einem Mann erkennen, der schwer verliebt mit einer schönen Frau durch Manhattan geht? Everything's fine, Miss Liebetcher. You don't have to worry about anything. You just have to sign here. Yeah. Thank you, and I have to give this letter to you. Von meinem Onkel? A letter to Louise Liebetcher. Für meine Mutter? Will you please take it with you? Yes, yes. Seltsam. Mein Onkel hat den Brief an meine Mutter statt an meinen Vater adressiert. Vielleicht ist er für deine Mutter bestimmt. Aber Onkel Friedrich war sein Bruder. Do you want to see your uncle for the last time? Yes, please. My cousin would like to see him too. Yes, of course. Which one is it? The third coffin on the left. Just a minute. I have to unscrew it. Oh Gott, jetzt schraubt er extra den Sarg wieder auf. Du wolltest ihn noch mal sehen. Ich wollte ihn überhaupt einmal sehen. Bist du ihm wirklich nie begegnet? Vielleicht als Kind, aber daran erinnere ich mich nicht. Miss Liebetcher, Sir. Thank you. So sah er also aus. Would you please leave us alone for a while? Yes, of course, Miss Liebetcher. Sir. Ich finde, er sieht sehr sympathisch aus. Ich finde, er hat Ähnlichkeit mit dir gehabt. Das stört ihn jetzt bestimmt nicht mehr. Ich wäre stolz auf dich. Keine Komplimente am offenen Sarg. Sag mal, sind Leichen eigentlich zollpflichtig? Das wird wohl eben so eine Art Zollabfertigung gewesen sein mit deiner Unterschrift. Wie schön, dass unser pietätvoller Freund hier seinen Schraubenzieher vergessen hat. Wieso? Wollen wir den Sarg etwa selbst wieder zuschrauben oder was hast du vor? Wir nicht, aber ich. Ich habe nämlich eine Idee. Thank you. meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 10. Kapitel. Sir. Ich finde, er sieht sehr sympathisch aus. Ich finde, er hat Ähnlichkeit mit dir gehabt. Das stört ihn jetzt bestimmt nicht mehr. Ich wäre stolz auf dich. Keine Komplimente am offenen Sarg. Sag mal, sind Leichen eigentlich zollpflichtig? Das wird wohl eben so eine Art Zollabfertigung gewesen sein mit deiner Unterschrift. Wie schön, dass unser pietätvoller Freund hier seinen Schraubenzieher vergessen hat. Wieso? Wollen wir den Sarg etwa selbst wieder zuschrauben, oder was hast du vor? Wir nicht, aber ich. Ich habe nämlich eine Idee. Dritte Türe rechts. Willkommen an Bord. Ah! Fräulein Leibecher, wie schön, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Dankeschön, ganz meinerseits. Und was für ein Glück, dass ich meine Kabine wieder habe. Um die Wahrheit zu sagen, Fräulein Leibecher, als ich Sie auf der Passagierliste entdeckte, habe ich sofort dafür gesorgt, dass Sie alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit vorfinden. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Aber sagen Sie, Stuart, der Sarg meines Onkels... Um Gottes Willen, das hatte ich für einen Augenblick völlig vergessen. Mein herzlichstes Beileid, Fräulein Leibecher. Schon gut, ich wollte Sie nämlich bitten... Was für ein trauriger Anlass für eine Reise. Wo befindet sich denn der Sarg überhaupt? Die Whiteman-Söhne, die können einem auf die Nerven gehen. Ich sage Ihnen, aber die Eltern scheinen das überhaupt nicht zu stören. Glauben Sie, die weisen ihre Bengels mal zurecht? Machen Sie sich keine Sorgen, Fräulein Leibecher. Der Sarg Ihres verehrten Onkels befindet sich bereits im Kühlraum. Im Kühlraum? Ja, wieso? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Frau Dr. Fröhlichmann, Herr Dr. Fröhlichmann, willkommen an Bord. Danke. Die Fröhlichmanns. Er ist Professor an der Juristischen Fakultät der Universität zu Frankfurt am Main, ein sehr gebildeter Mann. Hören Sie, Stuart. Haben Sie bemerkt, wie unglaublich höflich beide miteinander sind? Der Sarg meines Onkels, er muss sofort da rausgeholt werden. Aber Fräulein Leibecher... Stuart, könnten Sie mir bitte freundlicherweise bitten? Sofort, sogleich, bin schon unterwegs. Ferdinand von Schubert, Handelsattaché. Sehr kultiviert, redet wenig und trägt immer dunkelblau, sehen Sie? Stuart! Achten Sie mal darauf. Dunkelblauer Anzug, dunkelblaue Strümpfe, dunkelblaue Schuhe, selbst dieser überaus korrekte Schnurrbart. Dunkelblau. Stuart, bitte sorgen Sie auf der Stelle dafür, dass der Sarg in meine Kabine kommt. Fräulein Leibecher. Auf der Stelle, sage ich. Aber Fräulein Leibecher, das geht nicht. Aber selbstverständlich geht das. Sie schaffen einfach meinen Kleiderkoffer wieder raus, dann ist auch genügend Platz für den Sarg. Aber entschuldigen Sie, Fräulein Leibecher, Sie missverstehen mich. Es ist Vorschrift, dass der Sarg im Kühlraum aufgebahrt wird. Dann werden Sie eben eine Ausnahme machen. Aber das ist völlig unmöglich, Fräulein Leibecher. Bitte glauben Sie mir. Wenn Sie dann bitte die Freundlichkeit haben. Gut, wir werden ja sehen. Dann gehe ich eben zum Kapitän. Es tut mir wirklich leid, Fräulein Leibecher. Aber Sie können meinen Onkel doch nicht einfrieren. Keine Sorge, Fräulein Leibecher. Die Temperatur in dem betreffenden Kühlraum beträgt konstante 4 Grad über Null. Da friert nichts ein. Oh mein Gott, wie schrecklich. Ich hatte Onkel Friedrich versprochen, ihm auf seiner letzten Reise so nah wie möglich zu sein. Aber Fräulein Leibecher, das können Sie doch trotzdem. So? Und wie? Sie können den Sarg oder vielmehr Ihren Onkel, jederzeit im Kühlraum besuchen. Ich unterrichte sofort den Proviantmeister. Und er wird Ihnen, wann immer Sie wollen, zur Verfügung stehen. Da vorne links, da steht er. Ja, vielen Dank. Würden Sie uns noch bitte alleine lassen? Uns? Wieso? Ach so, ja, verstehe. Ja, Sie rufen dann am besten, ne? Wenn Sie fertig sind, meine ich. Ja, ja. Keine Sorge. Ich bin's, Rosa. Ist was nicht in Ordnung? Nein, nein, alles in Ordnung. Oh Gott, endlich. Wo sind wir? Shh. Im Kühlraum. Oh. Du Armster. Und wie komme ich hier raus? Ich habe wieder dieselbe Kabine. Aber sei vorsichtig. Ich kümmere mich um den Proviantmeister. Ja, Sehen Sie, jetzt haben Sie sich erkältet. Sagen Sie, Sie haben ja einen wahnsinnig interessanten Beruf. Und was Sie alles mitführen, das müssen ja riesige Mengen sein. Ach Gott, ja. 15.000 Liter Fassbier, rund 26.000 Pfund Frischfleisch, davon 8.000 Pfund Rind, 4.300 Pfund Schwein, 5.000 Pfund Kalb, 4.800 Pfund Hammel, über 4.000 Pfund Geflügel und den acht Fisch allein. 5.000 Pfund aus. Wo warst du denn so lange? Was glaubst du, was das für eine Proviantliste war? Meine Güte, was machen wir denn bloß mit dir? War das dunkel und kalt. Ich dachte, ich sterbe in diesem verdammten Sarg. Ach, ich geh erst mal zum Bordarzt und hol dir was. Was willst du ihm sagen, dass du einen blinden Passagier verpflegst? Dazu noch einen gesuchten Raubmörder? Das überlass mal mir. Sag du mir lieber, wie wir das mit den Mahlzeiten machen wollen. Oder willst du mich vielleicht als halbblinder Passagier im Speisesaal gegenübersetzen? Wir bestellen einen Kabinenservice, gar kein Problem. Und wenn es klopft, verschwindest du im Koffer. Wie gehabt. Wie gehabt. Bereust du schon? Nein, ich hab bloß gerade an Onkel Friedrich gedacht. Der ist doch ganz bequem untergekommen. Die Dame war zum Glück zierlich. Noch so jung? Woran die Ärmste wohl gestorben ist? Du kommst aber auch auf verrückte Ideen. Wieso? Naja, dass Leichen plötzlich verschwinden, davon hat man schon gehört. Aber dass sie sich vermehren? Tja, Fräulein Leibecher, ich kann deinem besten Willen nichts feststellen. Aber Herr Doktor, Sie hören doch selbst. Für meinen Begriff sind Sie völlig gesund. Aber dieser Husten quält und meine Nase ständig verstopft. Dann sitzt es mir in den Gliedern. Ganz schrecklich ist das. Und Sie sagen mir, ich bin gesund. Naja, ich könnte Ihnen natürlich was geben. Ja, bitte, dann tun Sie es doch. Also schön. Gegen den Husten gebe ich Ihnen Codein. Und für den Fall, dass Fieber auftritt, machen Sie doch bitte Wadenwickel. Wadenwickel? Und gegen die verstopfte Nase inhalieren Sie mit Kamille. Ja, haben Sie nichts Stärkeres? Heißes Wasser wird Ihnen der Kabinensteward bringen. Einfach köstlich. Mein Gott, bin ich satt. Willst du dein Roastbeef nicht mehr? Lass lieber was übrig, das glaubt mir so schon kein Mensch. Noch einen Schluck Wein? Betrunken bin ich auch. Du hast ganz rote Bäckchen. Oh, das muss ja sicher furchtbar niedlich sein. Ach, du Schreck. Stimmt was nicht? Stuart! Herr Doktor, ist jemand erkrankt? Eine leichte Unpässlichkeit bei der Fröhlichmann. Nichts Ernstes. Ich werde mal kurz nach ihr sehen. Sagen Sie, Stuart, wissen Sie, wem diese Tasche gehört? Sie lag auf meinem Behandlungstisch und wurde bislang nicht vermisst. Tja, dann machen wir sie doch einfach mal auf. Aber Rosa, ein Schraubenzieher, was besagt das schon? In einer Damenhandtasche wirft er immerhin Fragen auf. Ach, Unsinn. Dein Hustenmittel, schnell! Du sagst einfach, wie es ist und es fragt kein Mensch mehr nach... Ich hoffe für Sie, dass dieser Vorschlag nicht ernst gemeint war. Entschuldigen Sie. Einfach mal aufmachen. Ich habe das bloß so dahin gerade gesagt. Gerade Sie als Steward genießen noch eine besondere Vertrauensposition. Selbstverständlich. Wie gesagt, tut mir leid. Sagen Sie, Steward, wer hustet denn da? Das müsste Fräulein Leibecher sein. Denkt man gar nicht, wenn man sie so sieht. Das wäre ein Rätsel. Ich hätte schwören können, dass sie simuliert, als ich sie untersucht habe vorhin. Ah, dann könnte die Tasche vielleicht ihr gehören. Und was fängt sie mit dem Schraubenzieher an? Bitte? Fragen Sie doch Fräulein Leibecher. Wie Sie wünschen, ich muss ohnehin das Tablett abholen. Gott sei Dank. Das Hustenmittel wirkt. In den Koffer, schnell! Ja! Ja, Moment! Sie wollen das Tablett abholen? Sagen Sie, Fräulein Leibecher, ist das vielleicht Ihre Tasche? Ach, meine Tasche! Ja, wo haben Sie die denn? Das ist aber... Ja, dann wollen wir doch gleich mal sehen, ob auch... Der Schraubenzieher! Schraubenzieher, Sie machen. Ja, das mag Ihnen vielleicht etwas seltsam vorkommen, aber die Geschichte, die dahinter Entschuldigen steht... Entschuldigen Sie, Fräulein Leibecher, aber das kommt mir ganz und gar nicht seltsam vor. Nicht? Durchaus nicht, nein. Von mir aus könnten Diamanten oder weiße Mäuse in ihrer Handtasche sein. Vorausgesetzt, sie blieben drin. Die weißen Mäuse, meine ich. Ach. Im Gegensatz zu manch anderem Angehörigen des Bordpersonals lege ich nämlich Wert auf äußerste Diskretion. Aber das versteht sich ja von selbst. Ja, dann vielen Dank. Nichts zu danken. Hat's denn geschmeckt, die drei Koteletts zu Ihrer Zufriedenheit? Ja. Sie haben das Roastbeef nicht aufgegessen. Und in der dritten Flasche Wein ist auch noch ein Rest. Sie können es so mitnehmen, Stuart. Vielen Dank. Freut mich zu sehen, dass Sie auf dem Wege der Besserung sind. Danke, ja, es geht. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Frau Leibecher, gehen Sie an Deck. Für die Atemwege ist Seeluft Gold. Die Seeluft tut wirklich gut. Da hatte der Kabinensteward ganz recht. Auch ohne Erkältung. Wunderschöne, klare Luft. Sternenklarer Himmel. Und ringsum Meer. Wie gerne würde ich all das mit Paul gemeinsam genießen. Dabei können wir gar nicht vorsichtig genug sein. Manchmal stelle ich mir vor, was passiert, wenn sie uns erwischen. Wir werden verhaftet. In getrennte Zellen gesteckt, in getrennten Gefängnissen, in getrennten Städten, getrennten Ländern, Kontinenten. Nein, besser, ich stelle es mir nicht vor. Die Hinreise verging so schnell. Ehe ich mich versah, waren wir schon in New York. Wie die Rückreise wohl wird. Allein der erste Tag auf See erschien mir wie eine Ewigkeit. Aber mit meiner Erkältung kann ich unmöglich am gesellschaftlichen Bordleben teilnehmen. Schade eigentlich. Naja. Die Erstkajütler scheinen mir diesmal ohnehin nicht sonderlich interessant zu sein. Und immerhin kann ich jederzeit an Deck, ohne dass es besonderes Aufsehen erregt. Schließlich folge ich damit einer Empfehlung des Stewards. Na, schönes Fräuleinchen. So spät noch an Deck. Sie mich erschreckt. Oh, das tut mir leid. Wenn ich mich vorstellen darf, Grise Hubert. Aus Weimar. Ach, Weimar. Schöne Stadt. Wissen Sie, Fräuleinchen, es ist ja gar nicht meine Art, einfach so Damen anzusprechen. Aber als ich Sie hier so einsam und verlassen stehen sah, da habe ich mir gedacht, Hubert, habe ich gedacht, dies Fräuleinchen hat bestimmt eine ganz natürliche Schwäche für alles, was das moderne Freiluftleben erst richtig spannend macht. Ich meine, Sie haben doch sicher schon vom modernen Naturismus gehört, von dieser jungen, frischen Bewegung, die eines Tages die ganze Welt revolutionieren wird. Und ich sage Ihnen, auch Sie stehen der ganz natürlichen Nacktheit näher, als Sie glauben. Sie wissen es bloß noch nicht. Aber dafür gibt es eine wie mich, die der ganzen Menschheit... Was für ein eleganter Mensch, wenn man großkarierte Anzüge mag und Toupets. Und wie überaus interessant er erzählt, wenn man sich zufällig für Naturismus interessiert. Für Freiluftleben und natürliche Nacktheit. Als ob es unnatürliche Nacktheit gäbe. Und natürlich raucht er nicht. Es sei ihm unerträglich, auch nur eine Minute im Rauchsalon auszuharren oder in der Bar. Aber er trinke ohnehin keinen Alkohol. Natürlich. Ein Gesundbeter, ein Langweiler. Und er hält sich für unwiderstehlich und geistreich. Ein unangenehmer Mensch. Wenn man ihm so zuhört, kriegt man richtig Lust auf eine rauchige Bar und ein geistreiches Getränk. Comme nous chanterons le temps des cerises et guerre au Seigneur et merle moque seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons sifflera bien mieux le merle moqueur. Guten Abend, schöne Frau. Herr von Schubert, aber ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht stören. Aber nein, Verehrteste, Sie stören mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah noch Licht und da dachte ich, die Bar hat noch geöffnet. Aber die Bar hat noch geöffnet. Was trinken Sie? Kommen Sie, trinken Sie ein Glas Champagner mit mir. Auf eine zauberhafte, geheimnisvolle Frau. Auf Sie. Geheimnisvoll? Danke. Sie spielen ja fantastisch Klavier. Sie inspirieren mich. Wie heißen Sie? Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Leibecher. Rosa Leibecher. Rosa. Rosa. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma rosa, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma rosa, qu'il fait bon dormir. Gefällt es Ihnen, Rosa? Es ist wunderschön. Wie Sie, Rosa. Ich muss jetzt leider gehen. Rosa! Und vielen Dank, es war wirklich... Danke. Rosa. Ein unangenehmer Mensch. Giese? Griese, Hubert aus Weimar. Ist er dir zu nahe getreten? Er hatte gar keine Gelegenheit. Rosa? Aber deine Kabinennummer hast du ihm verraten. Aber natürlich nicht. Mach das Licht aus, schnell. Rosa! Ja, bitte? Rosa, ich muss dich sehen. Lass mich zu dir. Ich bitte dich. Aber Herr von Schubert, ich glaube, du hast ihm wehgetan, Paul. Ich denke, der Kerl heißt Griese. Aber nein, Griese trägt großkarierte Anzüge. Das konnte ich ohne Licht nicht erkennen. Der hier ist eigentlich ganz nett. So, ist er das? Und was machen wir jetzt mit ihm? Damen und Herren, herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 11. Kapitel. Paul. Ich denke, der Kerl heißt Griese. Aber nein, Griese trägt großkarierte Anzüge. Das konnte ich ohne Licht nicht erkennen. Der hier ist eigentlich ganz nett. So, ist er das? Und was machen wir jetzt mit ihm? Wer ist der Mann, den Sie in Ihrer Kabine verstecken? Und wo haben Sie die Leiche Ihres Onkels gelassen? Sie wissen keine befriedigende Antwort? So dann verurteile ich Sie zu 8 Jahren Gefängnis. 8 Jahren Gefängnis. Rosa, aufwachen. Rosa, wach auf. Was? Es ist alles in Ordnung. Du hast bloß schlecht geträumt. Oh weh. Na komm. Magst du erzählen? Ich weiß auch nicht. Ganz verrückt. Ich wollte den Kleiderkoffer öffnen, aber er war von innen verschlossen. Und dann kam der Kabinensteward, um mir zu helfen, aber das wollte ich natürlich nicht, aber er ließ sich nicht abhalten. Und dann war plötzlich auch noch der Kapitän in meiner Kabine und der hatte ein goldenes Messer in der Hand. Damit hat er den Koffer einfach aufgeschlitzt und hat gelacht und gesagt, sehen Sie, so macht man das. Aber du warst nicht in dem Koffer. Du warst einfach weg, verschwunden. Aber dafür war ein großer weißer Leinensack darin, der bis oben hin gefüllt war mit Brillanten. Und ich wusste sofort, dass es die Brillanten waren, die dein Bruder von dem toten Diamantenhändler in Singapur hat. Aber das schienen die anderen gar nicht zu interessieren. Und der Kapitän sagte bloß, dass die Aufführung bestimmt ein Erfolg wird und wünschte mir Glück. Und dann stand ich plötzlich auf einer Bühne, aber ich wusste meinen Text nicht mehr. Nein, ich hatte keine Zeit gehabt, ihn zu lernen, so was Verrücktes. Und die Soufflöse redete und redete auf mich ein und ich wusste, dass sie mir den Text entgegenschrie, aber ich verstand sie nicht. Aber dann bemerkte ich, dass die Bühne aussah wie ein Gerichtssaal. Und ganz oben hinter einem riesigen Tisch saß der Kabinensteward, der sich aber plötzlich in den Kapitän verwandelte. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr so genau. Und er redete auf mich ein und stellte mir Fragen, woher ich die Brillanten habe und wer den Diamantenhändler umgebracht hat. Und ich wollte ihm antworten, aber ich kam einfach nicht zu Wort. Es war jedenfalls schrecklich. Du Ärmste, was für ein hässlicher Traum. Aber siehst du, ich bin gar nicht verschwunden. Nein. Sondern hier, bei dir. Und nach dem dummen Diamantenhändler wird dich ganz bestimmt niemand fragen. Ja. Denn der ist schließlich von ganz alleine umgefallen. Und einen großen Sack voller Brillanten gibt es auch nicht, nur eine Handvoll Smaragde. Mhm. Und das ist natürlich auch viel besser so, denn die lassen sich viel leichter transportieren, ohne dass jemand was merkt. Und darum musst du dir auch überhaupt gar keine Sorgen machen, denn es ist ein wunderschöner Morgen. Ja. Und die Sonne scheint. Und deinen hässlichen Traum vertreiben wir jetzt mit einem richtig schönen Frühstück im Bett. Was hältst du davon? Darf ich Ihnen außerdem noch etwas bringen, Herr Griese? Danke, ich habe heute Morgen gegen 5 bereits 2 Karotten in etwas Haferschleim zu mir genommen. Wie darf ich Ihnen das Glas Wasser bringen? Heiß, kalt, medium? Kurz vorm Siedepunkt, keinesfalls gekocht. Wie Sie wünschen, Herr Griese. Oh, guten Morgen, Herr von Schubert. Guten Morgen, guten Morgen. Mein Gott, wie ist denn das passiert? Der Schrank, die Tür, wie so etwas eben passiert. Natürlich. Wenn ich Ihnen vielleicht einen Rat geben darf, legen Sie ein kaltes Messer aufs Auge. Sie können gerne ein Messer in Ihre Kabine mitnehmen. Sehr freundlich, aber ich war bereits beim Bordarzt. Der gab mir denselben Rat. Vielen Dank. Schrank dir. Tja, will mir auch etwas seltsam erscheinen. Alles eine Frage der Körperbeherrschung, aber wer hat die heutzutage noch? Sieht man ja, heutzutage laufen die Menschen gegen die Schranktür. Eine Schande ist das. Ja, dann kümmere ich mich jetzt um Ihre Bestellung, wenn Sie gestatten. Einen Augenblick, Steward. Herr Griese? Sagen Sie, dieses Fräuleinchen, na, Sie wissen schon. Also, ehrlich gesagt, nein. Na, die Kleine, die ganz alleine reist. Tut mir leid. An welchem Tisch sitzt die Dame denn? Das ist es, sie sitzt nirgends am Tisch. Sie lässt sich das Essen wohl in die Kabine bringen oder sie macht eine Fastenkur. Ach, vielleicht meinen Sie Fräulein Leibecher. Nein, nein. Das heißt, soll ich ihr etwas ausrichten von Ihnen? Nein. Ich wollte nur... Ich traf sie kürzlich an Deck und da hat sie mir ein Buch geliehen. Das wollte ich ihr zurückbringen. Kein Problem, das übernehme ich selbstverständlich. Du sollst sie schon. Persönlich zurückbringen, wollte ich sagen. Aber leider habe ich vergessen, nach ihrer Kabinennummer zu fragen. 110. Das heißt, ich übernehme es wirklich gern. Nö. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Dr. Fröhlichmann, Herr Dr. Fröhlichmann, ich stehe Ihnen gleich zur Verfügung. Einen kleinen Augenblick. Sie reist doch allein? Bitte? Dieses Fräulein Leibecher, die reist doch allein, oder nicht? Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Fräulein Leibecher besser selbst. Wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann, Herr Griese? Nein. Dann gebe ich am besten mal Ihre Bestellung auf, bevor das Wasser kocht. Rühreier mit Sardellen, ein wenig Yorkshire Schinken, etwas Zwieback, frische Milch und Tee. Mhm. Es gefällt dir nicht? Doch. Und wo ist das Problem? Kein Problem. Ich dachte bloß... Sardellen so früh und Yorkshire-Schinken. Zwieback finde ich allerdings langweilig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und zum Frühstück brauche ich einen starken Kaffee. Und was ist mit der Milch? Milch trinke ich gern. Tja, wie wäre es, wenn du das Frühstück aussuchst? Ach, Unsinn, du musst doch nicht gleich beleidigt sein. Außerdem möchte ich, dass du genau das isst, was dir schmeckt. Nun, dann lass es mich so sagen. Wir befinden uns zurzeit in einer etwas prekären Situation, habe ich recht? Uneingeschränkt. Und so erkläre ich mich willens und bereit, beim Frühstück Kompromisse einzugehen. Allein schon, damit du mich nicht beim Kapitän verpfeifst. Deine Witze finde ich zwar manchmal geschmacklos, aber in diesem Fall sehe ich darüber hinweg. Also schön. Wenn du es unbedingt willst, werde ich eben das Frühstück bestellen. Kaffee, Brötchen, Lloydkäse, Corned Beef und Rostbraten mit Soße Tartar und Rühreier und Sardellen für dich. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir, aber das lassen wir besser weg, sonst fällt es auf. Aber nein, dann verzichte ich lieber auf den Rostbraten mit Soße Tartar. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du suchst das Frühstück aus. Aber ich möchte, dass du genau das isst, was dir schmeckt. Psst! Den Koffer, schnell! Wer ist da? Fräulein Leibecher, ich bin's, der Krise Hubert von Weimar. Erinnern Sie sich nicht? Ach ja! Nimm von deinem Hustenmittel schnell! Ich habe nichts mehr. Oh, verdammt! Was sagen Sie? Ich kann Sie nicht verstehen. Ich sagte, ich habe jetzt keine Zeit. Ich wollte mal fragen, wie es Ihnen geht. Oh, danke, vielen Dank. Und dann würde ich Sie auch gerne einladen, Fräuleinchen. Wenn Sie mir die Ehre geben wollen. Ich sagte bereits, ich habe jetzt keine Zeit. Dann vielleicht später. Sagen wir in einer Stunde auf dem Promenadendeck. Oh nein. Fräuleinchen? Ja, in einer Stunde auf dem Promenadendeck. Ich warte auf Sie. Na, dann viel Spaß. Vielen lieben Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Fräulein Leibecher, habe ich recht? Ja. Entschuldigen Sie, ich kann mich im Moment nicht erinnern, dass... Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ruth Fröhlichmann. Mein Mann. Guten Tag. Rosa Leibecher. Aber das wussten Sie ja schon. Sie nehmen es mir hoffentlich nicht übel, Fräulein Leibecher. Aber ich habe ganz einfach den Kabinensteward gefragt, neugierig wie ich bin, weil wir doch auf einem Deck wohnen und man möchte ja auch gerne wissen, mit wem man reist, nicht wahr, Salomon? Salomon. Aber natürlich. Und da wir uns bislang auch zu den Mahlzeiten nicht begegnet sind... Ja, das verstehe ich doch. Wo wir uns aber gerade zufällig treffen, hätten Sie nicht vielleicht Lust, mit uns einige Runden an Deck zu drehen bei der herrlichen Luft und hinterher vielleicht im Wiener Café etwas Nettes zu trinken? Was meinst du, Salomon? Salomon? Ich... nein. Aber liebster Salomon, was soll das heißen? Nein. Ich muss zum Barbier. Aber da warst du doch gestern erst. Nun, muss ich eben nochmal. Aber mein Lieber, was ist denn bloß los? Fräulein Leibecher, was halten Sie dann von einer Party Bridge im Damensalon? Sie spielen doch Bridge. Danke, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, aber ich wollte eigentlich auch bloß kurz an Deck ein wenig frische Luft schnappen und dann gleich zurück in meine Kabine. Eine kleine Unpässlichkeit, Sie verstehen? Aber vielleicht gerne ein andermal. Fräuleinchen, da sind Sie ja. Sehen Sie, das habe ich gewusst, dass Sie meine Einladung nicht ausschlagen werden. Ich schlage mal vor, wir drehen ein paar Runden an Deck, nicht wahr? Kommen Sie. Und hinterher gehen wir auf einen schönen heißen Kamillentee ins Wiener Café. Ne, was sagen Sie dazu? Ich sage Ihnen, Fräuleinchen, der Naturismus ist die Lebensform der Zukunft. Diese junge, frische Bewegung wird eines Tages die Welt erobern. Und ein jeder wird einsehen, dass der gemeinsam ausgeübte Freiluft- und Wassersport in ganz natürlicher Nacktheit der Förderung einer freien und gesunden Persönlichkeit und der Erhaltung von Familien und Ehen in hohem Maße zuträglich ist. Nun, werter Herr Griese, ich muss gestehen, dass es bislang weder meiner Familie noch meiner Persönlichkeit abträglich war, dass bei uns Bewegung an der frischen Luft im Wesentlichen im Spazierengehen bestanden hat. In jedem Fall aber vollständig bekleidet. Aber liebes Fräuleinchen, was höre ich da? Im Zeitalter des Automobils spazieren zu gehen, ist eine geradezu sträfliche Ignoranz des technischen Fortschritts. Bedenken Sie, bis Sie mit der Kutsche im Umland der Städte sind, wie viel Zeit Sie verlieren. Das Automobil hingegen eröffnet Ihnen erst die Natur, macht Sie Ihnen erst zugänglich. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Ich habe nichts gegen den technischen Fortschritt oder das Automobil, ganz im Gegenteil. Ich habe bloß etwas dagegen, mich zu langweilen. Und ich langweile mich. Im Übrigen schickt es sich nicht für eine alleinreisende Dame, allzu lang die Zeit mit einem völlig unbekannten Mann zu verbringen. Das werden Sie sicher verstehen. Sie entschuldigen mich. Ach, den bin ich hoffentlich los. Ich habe mich gelangweilt ohne dich. Und ich habe mich gelangweilt mit dem. Hat er dich belästigt? Seine bloße Anwesenheit ist eine einzige Last. Verdammt. Ich werde dir dein Hustenmittel holen. Oh nein. Jetzt knöpfe ich ihn mir vor. Willst du uns verraten? In den Koffer mit dir und Licht aus. Oh. Fräulein Leibecher. Ja, bitte? Ich bitte Sie, hören Sie mich an. Ich liebe Sie. Habe Sie schon immer geliebt. Ich werde alles für Sie tun. Alles aufgeben. Nur für Sie da sein. Für Sie sorgen. Ein Leben ohne Sie ist sinnlos für mich. Oh, bitte, weisen Sie mich nicht ab. So. Bist du wahnsinnig geworden? Das ist Dr. Fröhlichmann. Sauberer Kinnhaken. Bekommt man an Bord nicht alle Tage zu sehen. Meinen Sie, er wird es überstehen, Doktor? Aber liebes Fräulein Leibecher, an so etwas stirbt man nicht, aber ein Profi am Werk. Der wusste ganz genau, was er tat. Stuart, geben Sie mir die Nachricht, sobald Herr Dr. Fröhlichmann erwacht. Soll das heißen, Fräulein Leibecher soll Ihre Kabine mit Dr. Fröhlichmann teilen? In diesem Zustand möchte ich ihn nur ungern transportieren, ja. Sie haben doch nichts dagegen, Fräulein Leibecher? Natürlich nicht. Und nun erzählen Sie mir doch bitte, wer den armen Doktor Fröhlichmann so zugerichtet hat. Ja, damit ich dem Kapitän Meldung machen kann. Nun. Schonen Sie niemanden. Immerhin haben wir es mit einem Gewaltverbrecher zu tun und solche Kreaturen gehören bestraft. Vielleicht möchte Fräulein Leibecher sich erst ein wenig ausruhen nach dem Schock. Genau genommen war es ein Versehen. Bitte? Ich dachte, es wäre Griese, dieser unerträgliche Mensch. Der stellt mir seit Beginn der Überfahrt nach. Sie können sich nicht vorstellen, wie penetrant dieser Mann ist. Naja, und da, mein Gott, da habe ich eben die Tür geöffnet und gar nicht weiter nachgedacht. Ich war so aufgebracht, verstehen Sie? Und ehe ich mich versah... Fräulein Leibecher. Sie belieben zu scherzen, hoffe ich. Nun, irgendwie verteidigen musste ich mich ja. Aber wieso haben Sie denn nichts gesagt, um Himmels Willen? Soll das heißen, Freund Schubert auch? Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Fräulein Leibecher. Aber wenn ich erst einmal richtig in Rage bin, entwickle ich ungeahnte Kraft. Und dreimal ist schließlich Bremer recht. Aber ich bitte Sie, Fräulein Leibecher. Aber ja, Herr Griese. Und zwar gründlich. Au! Oh. Haben Sie sich was getan? Verdammt. Sagen Sie, Fräulein Leibecher, sind Sie ganz sicher, dass Sie das waren? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Singapur Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 12. Kapitel. 3 Wochen. Was? Mit diesem blöden Verband. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Ich werde dir bei allem helfen, wozu du 2 Hände brauchst. Beim Essen, beim Trinken, beim Ankleiden. 3 Wochen lang. Jede Minute, wenn du willst. Kalt. Das ist die Aufregung. Komm mal her. Immerhin hast du 3 Männer zur Strecke gebracht. Der eine hat mir gereicht. Aber du hast wenigstens endlich den richtigen erwischt. Na komm, her. Nimm meine Jacke. So, gleich wird dir warm. Vorsicht mit dem Verband. Oh nein. Was ist das denn? Das sind hier... Smaragde. Und das gibst du einfach so zu? Ja, sicher. Warum sollte ich das abstreiten? Du siehst ja selbst. Smaragde. Im Innenfutter deiner Jacke eingenäht? Ja. Die Smaragde, die angeblich dein Bruder vom toten Diamantenhändler in Singapur hat. So ist es. So? Und wieso trägst du sie dann mit dir herum? Wo ist denn dein Bruder überhaupt? Und warum flüchtest du? Warum nicht er? Wieso hast du falsche Papiere, wenn sie deinen Bruder suchen? Wieso reist dein Bruder dann nicht gleich selbst? Oh, ich war so wütend. Ich glaubte wirklich, Paul hätte mich getäuscht. Ich könnte ihm niemals mehr etwas glauben. Es wäre aus. Aus und vorbei. Plötzlich war alles ganz klar. Paul hatte mich belogen. Und ich konnte noch nicht einmal sagen, wo genau die Lüge begann. Möglicherweise hatte er noch nicht einmal einen Bruder. Möglicherweise. Aber Paul saß bloß da, sah mich an mit seinem traurigen Hundeblick, strich sich mit dem Zeigefinger über die Oberlippe und wartete ab. Er wartete einfach ab. Rosa. Ich will nichts hören. Rosa, das ist sehr leicht zu erklären. Natürlich, der Herr kann immer alles erklären. Es kommt nur darauf an, ob du mir zuhören willst oder nicht. Ich habe mir schon so viel angehört, wahrscheinlich stimmt rein gar nichts davon. So gesehen macht es dann keinen Unterschied mehr, wenn ich dir die Geschichte von dem Amerikaner erzähle. Was für ein Amerikaner? Den mein Bruder in Singapur kennengelernt hat. Ja, soll ich dir jetzt auch das noch aus der Nase ziehen oder wie stellst du dir das vor? Als er noch Barkeeper war, im Raffles. Meine Güte, Rosa, versuch doch zu verstehen, dass dieser Amerikaner meinem Bruder vorschlug, gemeinsam in New York ein Unternehmen zu gründen. Wozu hätte ich dir das erzählen sollen? Ein Handel für jedermann, mit elektrischen Kühlschränken, Elektroküchenherden und Rührgeräten mit Elektromotor, um genau zu sein. Konnte ich ahnen, dass das einmal wichtig wird? Du hast von Anfang an gelogen, als du dich mir das erste Mal vorgestellt hast. Rührgeräte mit Elektromotor. Gibt es denn das überhaupt? Mein Bruder erzählte jedenfalls ganz begeistert davon. In diesen Dingen läge die Zukunft, sagte er. Und man könne reich werden damit. Aber natürlich brauchte er zuerst einmal Geld, um überhaupt ein Unternehmen gründen zu können. Über diesen Amerikaner hat er nichts weiter erzählt. Wer weiß, ob der auch nur einen Cent besessen hat. Naja. Und dann ließ er sich eben auf das Geschäft mit dem Diamantenhändler ein. Im Raffles. Natürlich auch, weil er Spielschulden hatte. Aber ich glaube ihm. Er wollte weg. Er wollte ein neues Leben anfangen, sich etwas aufbauen. Ich meine, das kann man doch verstehen. Jedenfalls, mit dem Amerikaner verabredete er sich für den 15. Juni in New York. Keine Ahnung, warum ausgerechnet für diesen Tag. Ich habe auch nicht weiter gefragt. Bis dahin wollte mein Bruder das Geld beschafft haben. Aber du weißt ja, das Geschäft mit dem Diamantenhändler ging schief. Mein Bruder musste aus Singapur flüchten. Die Polizei war hinter ihm her. Und das war der Grund, warum er überhaupt zurückgekommen ist. Wenn das alles nicht passiert wäre, vielleicht hätte ich ihn nie wiedergesehen. Er ist als Heizer auf einem Frachtdampfer nach Bremen gekommen. Stell dir mal vor, als Heizer. Hast du mal einen von denen gesehen, früh morgens an Deck? Was für eine Plackerei. Und was für eine Geschichte hinter jedem Einzelnen steckt. Er besorgte sich falsche Papiere auf den Namen Paul von Hattendorf und buchte die Passage nach New York. Du musst dir vorstellen, er wollte gleich weiter, ohne zwischendurch nach Hause zu kommen. Aber dann hatte er wieder Pech. Er wurde krank. Das Batavia-Fieber brach wieder bei ihm aus. Und New York war plötzlich wieder so weit weg. Und dann schickte er mir ein Telegramm. Erst dann, als es wirklich nicht mehr weiterging. Ich fuhr natürlich sofort von Lübeck nach Bremen, wie du dir denken kannst. Ich habe mir auf der Reise wirklich alles Mögliche vorgestellt, was ihm zugestoßen sein mag, wie er wohl aussehen wird. Aber dann... Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Er war abgemagert und ausgezehrt von der Krankheit und von der Überfahrt. Er erzählte mir von den vielen, vielen Jahren, Und er erzählte mir von dem Amerikaner und von dem Unternehmen und von dem Treffen in New York. Ich habe ihn sofort ins Truppenkrankenhaus nach Hamburg gebracht. Er wollte nicht, er hat sich gewehrt, er wollte nach New York. Wie genau ich ihm helfen sollte, war ihm wohl auch nicht klar. Aber reisen konnte er auf keinen Fall. Naja, im Truppenkrankenhaus liegt er jetzt immer noch. Unter meinem Namen. Und du reist mit den falschen Papieren für ihn nach New York? Ich konnte es ihm nicht abschlagen. Er hat immer Pech gehabt. Aber die Smaragde, wieso hast du sie noch bei dir? Wieso hast du sie nicht gegen Geld getauscht? Zu Hause blieb dafür keine Zeit. Und in New York die Smaragde zu verkaufen, war zu gefährlich für mich. Immerhin werde ich noch immer als Raubmörder gesucht. Außerdem wollte ich abwarten. Abwarten? Was? Ob dieser Amerikaner, von dem mein Bruder erzählt hat, ob der auch wirklich erscheint. Und? Er ist nicht erschienen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich meinem Bruder das beibringen soll. Ich hatte wirklich geglaubt, Paul hätte mich getäuscht. Jetzt war alles so klar, so schlüssig und einleuchtend. Wir saßen die halbe Nacht. Die andere Hälfte versöhnten wir uns. Komme schon! Nicht zuschlagen, Fräulein Leibecher, das Frühstück! Mein Koffer, schnell! Moment! Keine Sorge, Stuart, solange ich diesen Verband trage, droht keine Gefahr. Guten Morgen. Das sieht aber wieder gut aus. Gefüllter Pfannkuchen, Florentiner Eier, Kalbszunge pikant, Rahmkäse, geräucherter Lachs, Brötchen, Luxusgebäck, Ingwer, frische Milch und Kaffee. Mit einer persönlichen Empfehlung des Küchenchefs. Danke, Stuart. Ich nehme das Tablett schon selbst. Darf ich annehmen, dass es Ihnen schon wieder sehr viel besser geht? Oh ja, viel besser. Vielen Dank. Das freut mich zu hören. Dann steht Ihrem Erscheinen beim Kapitänsdinner heute Abend ja nichts mehr im Wege. Kapitän Logemann lädt Sie herzlich ein, heute Abend sein Ehrengast zu sein. Er möchte sich bei Ihnen auf diesem Wege für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Das ist sehr freundlich, Frau Kapitän Logemann. Eine große Ehre für mich und ich werde mein Möglichstes tun, um seiner Einladung folgen zu können. Wenn Sie ihm das bitte ausrichten wollten. Aber selbstverständlich gern, Fräulein Leibecher. Wenn ich sonst noch etwas tun kann für Sie? Danke, Stuart. Einen guten Appetit wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Du kannst rauskommen. Gratuliere. Wozu? Ja, zum Ehrengast beim Captain's Dinner. Ach so. Naja, da gehe ich natürlich nicht hin. Aber wieso denn nicht? Das ist eine große Ehre und bestimmt amüsant. Wie er das wohl meint mit dem entgegengebrachten Vertrauen. Und dann mit meinem Arm. Oh, mit deiner Hilfe hätte er beinahe einen weltweit gesuchten Raubmörder geschnappt. Lass uns frühstücken und bloß von schönen Dingen reden. Zum Beispiel von unserer Ankunft im Bremerhaven. Gute Idee. Ich freue mich schon wieder auf den Kühlraum und den dunklen Sarg. Na schön, dann eben von der Zeit danach. Immerhin hast du mir versprochen, mir 3 Wochen lang jeden Wunsch zu erfüllen. Moment. Ich möchte dich gerne meiner Familie vorstellen. Den Kaffee mit Milch? Warum sagst du nichts? Natürlich den Kaffee mit Milch. Paul. Nicht Paul. Vorsicht, das Tablett. Oh, du kratzt. Rasier dich erstmal. Ach ja. Jetzt. Gleich. Sofort. Ich rasiere mich, wenn du deinen Morgenspaziergang machst. Jetzt gib mir einen Guss. Ach, Fräulein Leibecher, hier sind Sie. Stuart, stimmt etwas nicht? Doch, doch. Ich wollte Sie nur von dem Frühstücksgeschirr befreien, aber Sie haben nicht geöffnet. Einen Moment lang glaubte ich, Sie pfeifen zu hören. So? Das kann schon sein. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Danke. Das heißt, warum eigentlich nicht? Dankeschön. Und Sie? Rauchen Sie nicht? Ist mir leider nicht gestattet. Sagen Sie. Von Herrn Leibecher? Hören Sie das? Also, ehrlich gesagt... Die Kronjuwel. Sie fährt langsamer. Stimmt. Sie haben recht. Sehen Sie mal, Stuart. Scheint ein englischer Marinekreuzer zu sein. Sind Sie sicher? Seltsam. Die gehen längsseits. Die setzen jemanden über. Sehen Sie? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Vielleicht hat die Kronjuwel was geladen, was die interessiert. Kommt denn sowas häufig vor? Nein. Das heißt, ich habe es noch nie erlebt. Naja, was soll es schon zu bedeuten haben, nicht wahr? Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen wollen. Ein Schiff, englische Marine, ein Offizier ist gerade an Bord. Ganz ruhig, komm, setz dich erstmal hin. So, deshalb fahren wir also so langsam. Und jetzt? Erstmal ganz ruhig. Wer sagt denn, dass die mich meinen? Und wenn doch? Und du bist sicher, dass es ein englisches Schiff ist? Ganz sicher, ja. Na ja, dann sollten wir ab jetzt besonders vorsichtig sein. Bis Bremerhaven sind es noch knapp 2 Tage. Ich werde die Kabine nicht mehr verlassen und wir bestellen nichts mehr. Wir tun einfach so, als gäbe es uns nicht. Nein, Rosa. Wieso nein? Weil du dich genau dadurch verdächtig machst, vorausgesetzt, sie meinen mich. Und was sollen wir deiner Meinung nach tun? Ich werde in Chabur von Bord gehen. Was? Hör mir zu. Und du wirst heute Abend zum Captain's Dinner gehen. Nein. Das ist dann unser letzter Abend. Aber Rosa, begreif doch, dass du dich gerade dann verdächtig machst, wenn du nicht zum Captain's Dinner gehst. Ich möchte gar keine lange Rede halten, meine sehr verehrten Gäste. Ich hoffe, dass Sie sich an Bord der schönen Kronjuwel wohlfühlen und dass auch weiterhin alles zu Ihrer Zufriedenheit geschieht. Ganz besonders freue ich mich, eine charmante junge Dame heute Abend begrüßen zu dürfen, die bereits zum 2. Mal innerhalb kurzer Zeit dem norddeutschen Lloyd und der Kronjuwel ihr Vertrauen schenkt. Ich erhebe mein Glas auf Fräulein Rosa Leibecher aus Bremen. Danke. Vielen Dank. Und nun wünsche ich Ihnen allen einen guten Appetit und höre auf zu reden, denn ich ahne, wie es Ihnen gehen muss, weil ich weiß, wie es mir geht. Ich habe einen Bärenhunger. Nun, Fräulein Leibecher, ich hoffe, Sie haben sich wieder erholt von Ihrer Erkältung und... Oh ja, vielen Dank. Was dieses zarte Händchen so alles vermag. Ja, und auch für die Einladung herzlichen Dank. Es ist mir eine Ehre. Aber ich bitte Sie, Fräulein Leibecher, das ist der reine Eigennutz. Es ist schließlich eine der letzten Gelegenheiten, mit Ihnen ein wenig plaudern zu können. Vorläufig. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie noch häufig mit uns über den Atlantik fahren. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Kapitän Logemann, haben Sie schon gewählt? Nein, Stuart, heute hat unser Ehrengast Vortritt. Ich weiß doch, wie sehr Fräulein Leibecher unsere Bordküche schätzt. Nun, Fräulein Leibecher, wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen als Vorspeise Blini mit Kaviar und Schildkrötensuppe Claire empfehlen. Ah. Im Anschluss englische Seezunge Meunier und als vierten Gang Kalbsmieder Saint-Germain. Danach Lammcurry an Minzsoße, wahlweise mit Kopf- oder Kressesalat. Als Beilage sehr zu empfehlen sind Steinpilze Sauté, Limabohnen kreolisch und Stangenspargel Malteser Art. Mhm. Junge Erbsen, französische Bratkartoffeln, Princesse-Kartoffeln, Kartoffeln, Baumkuchen, oh. Zimtschnitte, Haselnussauflauf, Erdbeer oder französisches Vanillerahmeis, Diplomatencreme, gedünstete Pflaumen und Birnen. Um Gottes Willen, Stuart, ich bitte Sie. Aber Fräulein Leibecher, Sie werden noch den Abend nicht ohne Nachtisch beschließen wollen. Probieren Sie die Zimtschnitte. Eine Spezialität unseres Konditormeisters an Bord. Es tut mir wirklich leid, aber... Wenn Sie erst probiert haben, Fräulein Leibecher, werden Sie bestimmt nicht widerstehen. Oh Gott. Appetit ist immer ein gutes Zeichen, Fräulein Leibecher. Das zeichnet den guten Seemann aus. Und Sie wären ein guter Seemann geworden. Und Captain Logemann weiß, wovon er spricht. Schließlich ist er einer der erfahrensten Seemänner der Welt. Ach, wissen Sie, meine Damen, es gibt viele gute Seemänner auf der Welt. In löcherigen, schmutzverkrusteten Hemden, mit ölverschmierten Haaren und Händen, die keine Seife mehr sauber wäscht. Auf alten Seelenverkäufern, Fischkuttern, chinesischen Dschunken, fabelhafte Männer. Ausgezeichnete Seeleute, auch ohne so ein prachtvolles, schönes Schiff wie die Kronjuwel. Aber verehrter Captain Logemann, das ist doch ganz etwas anderes. Allein die Ausbildung für solch ein Schiff. Ach, wissen Sie, meine Damen, ich hatte die beste Ausbildung der Welt. Selbstverständlich, beim norddeutschen Lloyd. Bei dem größten Seemann, den ich je erlebt habe. Und der war Walfänger. Ein wortkarger Mann. Jedes Jahr ist er 6 Monate von Föhr nach Grönland gefahren mit so einem elenden Kutter auf der Jagd nach Walen. Ich war damals 15 und Schiffsjunge. Er, der Kapitän, war mein Vater. Ich möchte einen Toast ausbringen auf Jan Willem Logemann. Sehen Sie, Fräulein Leibecher, ich habe es gewusst. Hat Ihnen die Zimtschnitte geschmeckt? Mein Gott, bin ich satt. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch niemals so satt. Wenn ich dir erzähle, was ich alles essen musste. Und der Steward hat immer wieder nachgefüllt. Es war schrecklich. Ganz entsetzlich. Oh mein Gott, ist mir schlecht. Oh weh. Hörst du mir überhaupt zu? Paul, stimmt was nicht? Paul, hast du was? Hunger. Oh Gott, du hast ja noch gar nichts gegessen. Warte, lass mich nur machen, ich besorg dir was. Nein, Rosa, bleib hier. Ach was, in der Küche ist um diese Zeit bestimmt niemand mehr. Und mit etwas Glück... Aber Fräulein Leibecher! Hallo, Stuart. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Mir können Sie doch vertrauen. Ich hätte Ihnen doch noch was in die Kabine gebracht. Herzlich willkommen zu Singapore Sling, einem Hörspielabenteuer in 13 Kapiteln von Angela Geritz. Hören Sie heute das 13. Kapitel. Exquisit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hungrig ich bin. Was hast du fabelhaft gemacht? Hat dich jemand gesehen? Gesehen ist gut. Ich bin dem Kabinensteward direkt in die Arme gelaufen. Aber der hält mich ohnehin für völlig verfressen und verrückt. Trotzdem, wir müssen jetzt besonders vorsichtig sein. Keine Fehler bis Shabur. Und dann? Wie stellst du dir das überhaupt vor? Willst du dich vielleicht abseilen vom Schiff? Ist gar keine dumme Idee. Das ist hoffentlich nicht dein Ernst. Besser wäre natürlich, ich käme legal von Bord. Als einer der Passagiere, die ohnehin in Shabur von Bord gehen. Die Passagierliste. Moment. Mademoiselle Henriette Marquet. Nein, das nimmt man mir nicht ab. Zu alt. Signore Francesco Bertoni. Ma ti prego, cara, signore Bertoni è un uomo grasso e antipatico, con le unghie sporche e le mani sudate. Italienisch sprichst du auch. Hubert Grise, sieh mal an. Das ist doch der Naturismusfanatiker aus Weimar, wenn mich nicht alles täuscht. Und der geht in Shabur von Bord? Vielleicht will er ein paar Französinnen bekehren, wer weiß. Ja, aber das ist doch wunderbar. Ausgeschlossen. Großkarierte Anzüge stehen mir nicht. Ob du vielleicht eine Wahl hast? Also, lass mich nur machen. Ich weiß schon, wie. Krise? Ich bin's, Rosa Leibecher. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe wohl etwas zu heftig zugeschlagen. Das heißt, ich habe Sie natürlich verwechselt mit jemandem. Tut mir wirklich leid. Sie? Da bin ich nur aber ehrlich überrascht. Ich weiß, es ist schon reichlich spät, aber es lässt mir einfach keine Ruhe, wissen Sie? Und deshalb wollte ich mich bei Ihnen entschuldigen. In aller Form. Mit einem kleinen Schluck. Ich trinke keinen Alkohol. Ach, wissen Sie, wenn man so ganz alleine reist als Frau und überhaupt so allein ist wie ich, woher soll ich wissen, wer es wirklich ernst meint mit mir, verstehen Sie? Und naja, ich habe so sehr gehofft, dass Sie mir einen kleinen Versöhnungsschluck nicht abschlagen können. Sie müssen langsam trinken. Schluck für Schluck. Der Alkohol ist wieder die Natur. Merken Sie sich das, Fräuleinchen. Aus kulturellen, wirtschaftlichen und aus politischen Gründen. Aber lieber Herr Griese, natürlich habe ich das größte Verständnis dafür, wenn jemand den Alkohol aus Gründen der Gesundheit oder der Sittlichkeit ablehnt. Und ich schwöre Ihnen, würde ich Sie zu diesen Menschen zählen, hätte ich Sie nie um einen Versöhnungsschluck gebeten. Sie sind der Mann, dem Fanatismus noch etwas bedeutet, der allein aus sportlichen Gründen eine Sache bekämpft. Und ich weiß Ihre Anpassungsgabe zu schätzen, Herr Griese. Glauben Sie mir. Wissen Sie, Fräuleinchen, ich hatte schon immer das Gefühl, dass wir uns verstehen. Auf Sie, Herr Griese. Hubert. Für Sie, Hubert. Fräuleinchen. Ich wusste es, dass Sie sich eines Tages doch zu Naturismus bekennen wollen. Ich wusste es. Nee, seien wir mal ehrlich, Fräuleinchen. Das wäre wirklich ein Jammer, wenn eine Frau wie Sie die Vorzüge der ganz natürlichen Nacktheit und der ganz besonderen Handhabung nicht kennt. Hab ich recht? Handhabung? Aber lieber Herr Griese, Sie haben ja gar nichts mehr im Glas. Ich dringe auf dich, Fräuleinchen. Ich bin rasend nach dir. Wenn du mich geschlagen hast, da habe ich gewusst, dass du mich willst. Und jetzt bist du gekommen, Fräuleinchen. Oh, ich weiß es. Psst, Herr Griese. Ich werde es nicht mehr erwarten, Gans. Ich sage, du wirst es nicht mehr erwarten, Gans. Sag, super, Fräuleinchen. Herr Griese? Gute Nacht, Herr Griese. Toupet nennst du das? Ganzkörperperücke würde ich das nennen. Steht dir aber gut. Und dieser Anzug, mein Gott, dass es Menschen gibt, die blau-gelb karierte Stoffe herstellen. Der war noch der unauffälligste. Hoffentlich schläft unser Freikörper-Naturist auch wirklich durch bis Schabur. Keine Sorge, der wird mit knapper Not in Bremerhaven wieder nüchtern sein. Ja, 37 ist der Knabe. Und MDR-Zentrum, sieh mal an. Wollen hoffen, dass ich diese Identität schnell wieder ablegen kann. Paul? Ja? Ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Werden wir uns wiedersehen? Ich versichere dir, du brauchst keine Angst zu haben. Als Hubert Griese in Schabur von Bord gegangen. Vergebens versuchte ich, ihn in der Menschenmenge zu entdecken. Er war verschwunden. Verschwunden in Schabur und unerreichbar für mich. Unvorstellbar, dass er nicht mehr an Bord war. Unvorstellbar ohne ihn. Unvorstellbar, dass ich vor kaum einem Monat noch nicht einmal wusste, dass es ihn gibt. Gestatten Sie, dass ich mich setze? Ich möchte Ihnen natürlich nicht lästig von Hattendorf. Paul Wilhelm von Hattendorf. Wenn Sie erlauben, hole ich Ihnen ein kleines Stückchen Singapur direkt hierher aufs Schiff. Weißt du, dass Rosa ein schöner Name ist? Rosa! Mach mir auf, ich bitte dich! Rosa, ich gehe jetzt in die Bar. Ich bestelle unseren Drink. Und ich warte auf dich. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wollen wir tanzen? Ich habe ja versucht, dir alles zu erklären. Ich habe auf dich gewartet in der Bar. Schließlich wollte ich dich nicht verlieren. Rosa! Rosa, bitte bleib stehen. Ich kann dir das erklären. Rosa, bitte hör mir zu. Die Geschichte von meinem Bruder. Rosa, warte. Ich bin Paul Wilhelm Breyer, sein großer Bruder. Das ist die ganze, die wahre Geschichte. Hättest du lieber meinen Bruder kennengelernt? Dieser Zweifel nagt an mir und lässt mich nicht los. Hat Paul mir die Wahrheit gesagt? Gibt es diesen Bruder wirklich? Oder hat er mir seine eigene Geschichte erzählt? Rosa, mein Kind! Wie schön, dass du wieder zu Hause bist. Rosa ist wieder da! Bin ich froh, mein Kind. Wie geht es dir? Es ist Ihnen auch gut ergangen. War es wirklich so schrecklich, wie man immer erzählt? Was ist denn das für ein Verband? Haben Sie sich verletzt? Du Ärmste, musstest du so viele Ohrfeigen verteilen? Dein Cousin Georg hat sich freigenommen für dich. Liebste Cousine, ich bin gespannt auf deinen Bericht. Haben Sie auch richtig gegessen? Gut, ein paar Pfunde mehr machen viel aus. Ach, Unsinn, ganz schmal. Nun, liebste Cousine, erzähl. Cousin Georg muss zu seiner Truppe zurück. Mein Kind, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du kennst ja deine Mutter. Sind Sie auch mit Ihrer Wäsche ausgekommen? Ich habe genau solche Sorgen gemacht. Eduard. Hast du wenigstens einen Millionär kennengelernt? Das ist der amerikanische Präsident. Ich erinnere darauf, liebe Luise. Er unterschreibt mich hier, habe ich verrückt gemacht. Und nachts? Ist das Schiff auch nachts gefahren? Wie groß ist New York denn nun? Wir haben so auf ein Telegramm von dir gehofft. Und dein Onkel Friedrich, Gott hab ihn selig, war er angemessen aufgebahrt? Haben Sie auch immer Ihren Saft genommen? Gibt es überhaupt schon Automobile in New York? Die deutschen Truppen werden gemeinhin unterschätzt. Gott, Kind, das war mir von vornherein klar. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Dass du aber auch ausgerechnet auf dieses Schiff geraten musst. Gestorben vor Aber um Himmels Willen, warum denn bloß? Aber Rosa, Kind, die Geschichte hat in Bremen für großes Aufsehen gesorgt. Der Bericht stand auf der ersten Seite der Bremer Nachrichten. Welcher Bericht? Wovon sprecht ihr überhaupt? Na, von dem Raubmörder an Bord, der einen Hotelgast in Singapur erstochen haben soll. Erstochen? Wer schreibt denn sowas? Der ist einfach zusammengebrochen, soviel ich Erzähl, weiß. Was weißt du über den Hast Fall? Hast du den Mörder kennengelernt? Nein, ich will lieber nichts also hören. Also nun lass doch das Kind. Hauptsache, es geht dir gut, Rosalein. Dir ist doch niemand zu nahe gekommen. Ich hatte Mutter den Brief von Onkel Friedrich gegeben. Ich war gespannt auf ihre Reaktion. Aber sie hatte ihn gleich ungeöffnet weggesteckt. Als wir dann sein Grab besuchten, hielt sie den Brief in der Hand. Er war schon ganz zerlesen. War es schön? Ja. Mutter entfaltete den Brief und las. Ich beobachtete sie. Sie schien es nicht zu merken. Sie versank in diesen Brief, den sie schon auswendig kennen musste, und war in einer anderen Welt. Auch ich hatte einen Brief bekommen. Dass ich in wenigen Tagen nach Cherbourg reisen würde, hatte ich Mutter noch nicht erzählt. Ist es ein trauriger Brief? Sie ließ den Brief sinken und blickte auf den Grabstein. Sie hielt sich tapfer, bloß manchmal zuckten ihre Schultern, wenn sie ein Schluchzen unterdrückte. Ach, Kind. Ich gebe dir den guten Rat. Solltest du jemals einem Luftikus begegnen? Ich wollte es dir eigentlich schon immer sagen. Du denkst, in diesem Grab liegt dein Onkel. In Wahrheit ist es dein Vater, der unter diesem Stein ruht. Einträchtig saßen wir da. Und meine Schultern zuckten jetzt auch. Ich musste ein Lachen unterdrücken, denn ich wusste ja genau, dass unter diesem Stein weder mein Onkel noch mein Vater ruhten, sondern 5 prächtige Holsteiner Schinken, nach denen der Proviantmeister vielleicht noch heute sucht. Und das war, bei Lichte besehen, das Einzige, was ich genau wusste nach meiner Reise auf der Kronjuwel.